Ja, dann fangen wir am besten mal an. Es wird ein Buch vorgestellt, das es noch nicht gibt. Das ist immer ganz gut. Einfach auch deswegen, weil ich käme mir ziemlich blöd vor, wenn ich ein Buch vorstellen sollte und alle hätten den Eindruck, sie müssen es jetzt kaufen. Also man muss es jetzt nicht kaufen, kann es gar nicht kaufen, sondern es wird jetzt vorgestellt. Wird vorgestellt. Und zwar nicht deswegen, damit man dann anschließend das Buch doch kauft oder so, sondern es wird vorgestellt, weil da ganz bestimmte Konzeption auch von Subjektwissenschaft zugrunde liegt und auch ein bestimmter Arbeitszusammenhang von Leuten und so. Und das ist, glaube ich, ganz interessant mal zu hören, wie diese Zusammenhänge funktionieren. Das erste ist mal der Zusammenhang zwischen den zwei Herausgebern. Der eine bin ich, Josef Held, und der andere ist der Martin Allesbach. Und der Martin Allesbach kann nicht da sein, weil er gerade im Ausland ist. Und wer ist der Martin Allesbach? Er war Leiter der Grundsatzabteilung der IG Metall in Frankfurt, also ein wichtiger Mensch in der IG Metall Grundsatzabteilung. Er hat bei mir promoviert und hat sich dann auch habilitiert und so und ist Professor in Hamburg. Ach, da hat er eine Professur jetzt? Ja, nicht Professur, sondern eine APL-Prof. Und nachdem er aus der IG Metall, aus diesem IG Metall-Vorstand raus ist, mit der neuen Leitung, passiert das immer, ist er dann Leiter der Akademie für der Europäischen Akademie für Arbeit geworden in Frankfurt. Das ist er jetzt. Und wir haben uns getroffen, haben uns öfter mal getroffen, um zu überlegen, ja, wie geht's weiter mit der Arbeit. Ich habe nämlich mit ihm zusammen auch eine Studie durchgeführt zu jungen Arbeitnehmern, was für die IG Metall ziemlich wichtig war. Die IG Metall Jugendstudie hieß es. Und da hatten wir ziemlich viel miteinander zu tun und auch anschließend haben wir uns immer mal wieder getroffen. Die IG Metall Jugendstudie, die gibt es auch als Buch. Und die hat auch den Anspruch, subjektwissenschaftlich heranzugehen. Der Martin Allesbach, weil auch im Zusammenhang mit der Tübinger Forschungsgruppe ist, der hat sich sozusagen sehr stark auf die Subjektwissenschaft spezialisiert und das ist deswegen auch praktisch wichtig, weil er eben in der IG Metall auch zuständig war für Weiterbildungsveranstaltungen. Und die IG Metall macht ja hunderte solcher Veranstaltungen in ganz Deutschland, das ganze Jahr über, in verschiedenen Einrichtungen, die alle der IG Metall gehören und so weiter. Das wissen die meisten nicht, aber es ist wichtig. Also von daher war das nicht einfach so ein zweckfreie Geschichte, dass wir uns halt als Wissenschaftler immer über Subjekte verständigen oder sowas, sondern es hat schon immer eine praktische Bedeutung. Der Bezug zu Arbeitnehmern und Gewerkschaften ist bei der Tübinger Forschungsgruppe sehr groß und war immer sehr groß. Und die Tübinger Forschungsgruppe existiert auch schon seit den 90er Jahren. Man kann im Netz nachgucken, www.tübinger-forschungsgruppe.de. Da steht so etwas drin, was wir machen. Es geht um Migration, Integration, Verbände, also Gewerkschaften hauptsächlich. Auch mit Verdi haben wir zusammengearbeitet. Und Jugend. Das sind sozusagen die Schwerpunkte dieser Forschungsgruppe. Da ich bei Klaus Holzkamp mich habilitiert habe, aber nicht nur deshalb, Dankeschön, nicht nur deshalb bin ich sehr stark in die kritische Psychologie verstrickt, war ich von Anfang an. Also ich habe auch noch die Entwicklung von Klaus Holzkamp zum kritischen Psychologen miterlebt. Und das war für mich auch ganz interessant und in diesem Zusammenhang habe ich mich auch in diese Richtung entwickelt, als Psychologe. Also ich habe Psychologie studiert. Von daher weiß man jetzt ein bisschen was über die Ursprünge der Tübinger Forschungsgruppe und dem zweiten Herausgeber Martin Alesbach. Jetzt, als wir dann mit Verdi eine Untersuchung gemacht haben zu jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ihre Probleme, ihre Perspektiven, ihre Schwierigkeiten und so weiter, habe ich mich wieder mit Martin Alesbach getroffen und haben überlegt, was wäre eigentlich jetzt wichtig, und hat er gemeint, so eine Konsolidierung der Subjektwissenschaft wäre wichtig in diesen Zeiten. Und dann habe ich vorgeschlagen, oder wir beide sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Handbuch wichtig wäre, damit man dann auch mal etwas in der Hand hat, wo man danach guckt, was ist es überhaupt, was machen die, was bringt es für die Praxis, was bringt es für die Forschung, mit welchen Begriffen arbeiten die und so weiter. Das war das Grundanliegen für die Entwicklung eines Handbuchs. Also ich bin stärker daran beteiligt als der Martin Alesbach, weil er eben einen neuen Job angetreten hat bei der Europäischen Akademie für Arbeit und da ziemlich ausgelastet ist. Aber wir haben alles genau abgesprochen, er hat auch Artikel in dem Buch geschrieben und so. Im Weiteren gehe ich jetzt so vor, dass ich erstmal den Kontext noch etwas beleuchte, und sobald ich dann beim Buch bin, verteile ich dann ein, das mache ich nicht jetzt schon oder so, sondern verteile ich eine Ankündigung dieses Buchs, und das ist nicht einfach nur so eine Ankündigung, sondern da ist auch das Inhaltsverzeichnis drin, und dann gehen wir das auch durch, und es sind einige Leute da, die in dem Buch auch mitgearbeitet haben. Und die können dann auch noch was dazu sagen. Also, damit ich das nicht einfach als mein eigenes Werk einfach versuche darzustellen, das hätte nicht viel Sinn. Okay, also, die Tübinger Forschungsgruppe ist ganz anders als die Berliner Forschungsgruppe oder die Berliner kritische Psychologiegruppe. Nicht von den Grundlagen her, sondern von ihren Aktivitäten her. Unser Anliegen war von vornherein, praktische Forschung zu machen. Also richtige empirische Forschung. Das hat der Holzkamp auch versucht, zusammen mit Moritz Markert und anderen, in dem SUFGI-Projekt in den 80er Jahren. Das war ein Versuch, Forschungsmittel zu kriegen von der Deutschen Gesellschaft für Forschung, DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Es hat nicht geklappt, sie wollten nur 15.000 Euro, aber auch die haben sie nicht gekriegt. Weil das war sozusagen kritische Psychologie, das geht gar nicht. So sind wir nicht vorgegangen, dass wir da Überschrift kritische Psychologie und dann wir wollen Geld haben und so weiter, das klappt nicht, weil es eine oppositionelle Strömung ist innerhalb der Psychologie, sondern wir sind anders vorgegangen. Wir haben sozusagen unsere Forschungsaufgaben aus der Praxis heraus entwickelt, zu einem gewissen Teil in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, aber nicht nur. Und als wir dann die Forschungsfrage hatten, haben wir dann überlegt, wer könnte denn ein größeres Projekt da finanzieren. Und dann haben wir ein Projekt durchgeführt mit der EU, ein großes Projekt, wo dann mehrere Länder auch beteiligt waren. Und auch die Gewerkschaften haben zum Teil ihren Beitrag geleistet, die Hans-Böckler-Stiftung und so weiter. Also es, ein Projekt ging nach dem anderen, und es hat auch meistens geklappt mit der Finanzierung. Warum hat es geklappt mit der Finanzierung, obwohl wir ja kritische Psychologen sind? Wir haben natürlich nicht oben drüber geschrieben, jetzt habe ich wieder so einen Antrag gelesen von jemand, der hat oben drüber geschrieben, aus der kritischen Psychologie wollen wir und so weiter, den kann er gleich wegstecken, weil das wird ihn niemand finanzieren. Und so war es auch, ist nicht finanziert worden. So sind wir nicht vorgegangen, sondern wir haben von den Praktikern her geguckt, was brauchen die, was haben die eigentlich selber auch für Vorstellungen von Forschung. Und dabei haben wir festgestellt, man kann die üblichen Forschungsmethoden, die kann man reinterpretieren, umdrehen sozusagen. Und wie geht das? Man kann aus einfachen Methoden kann man einen praktischen Prozess machen. Also Forschung heißt für uns kritische Psychologie eingreifen in die Realität. Wir haben also nicht versucht, Freibögen ins Netz zu stellen und die sollen da Antworten dann drauf und so weiter, weil wir da dadurch ja keinen Subjektbezug kriegen, sondern wir sind, was weiß ich, in eine Lehrwerkstatt gegangen, hatten auch einen Freibogen dabei und haben gesagt, es geht um eure Situation, nicht nur im Betrieb, sondern um eure Situation als junge Auszubildende. Jetzt kriegt ihr erstmal einen Freibogen, guckt euch den mal an. Und dann haben die den ausgefüllt und dann haben die den Freibogen vor sich liegen gehabt und dann ist so, und jetzt könnt ihr darüber sprechen, über diese Geschichte. Und das haben wir natürlich nur ein bisschen ansprechender inszeniert oder so, sodass dann tatsächlich Diskussionen zustande kamen. Und ganz erstaunlich, sehr lebhafte Diskussionen, und die waren alle froh, dass sie auch mal die Möglichkeit hatten, das zu sagen, was für sie wichtig ist. Und eigentlich handelt es sich nur um einen Freibogen und um Gruppendiskussionen. Und dann anschließend Interviews mit den Leuten. Aber in dem Prozess sozusagen, eins nach dem anderen, war das Ganze praktisch angelegt, als eingreifende Forschung. Und das hat sich sehr bewährt und hat den großen Vorteil, dass man dafür auch Forschungsgelder kriegen kann, weil da steht dann nämlich nur drinnen, Freibogen, Gruppendiskussion, Interviews. Und das darf man. Also von daher waren wir in der Forschung relativ erfolgreich und die Anbindung an praktische Gruppen war auch immer wichtig. Es ging nicht nur um junge Arbeitnehmer, und es ging um Jugendliche bei der IG Metall und um junge Erwachsene bei Verdi oder so. In den letzten Jahren war das zum Teil so. Wir haben auch eine interessante Untersuchung gemacht zu Rechtsextremismus und sein Umfeld in einer Region, in der der Rechtsextremismus ziemlich stark sich entwickelt hat. Haben wir da geforscht, regional sozusagen. Und das hat sich auch gezeigt, dass sowas möglich ist. Nicht möglich war, vom subjektwissenschaftlichen Ansatz her, sich reinzuschleichen in eine rechtsextreme Gruppe und dann da so indirekte Interviews zu machen oder so und die womöglich noch heimlich aufzunehmen. Das geht gar nicht, weil das auch Menschen sind sozusagen und auch den Anspruch haben, dass sie als Subjekte wahrgenommen werden müssen. Dann kannst du als Verfassungsschutzmensch reingehen. Ja, genau, in Verkleidung. Und sowas geht nicht und deswegen haben wir nicht die Rechtsextremisten untersucht, sondern wir haben vor allem das Umfeld untersucht. Was stützt den Rechtsextremismus in der Region? Warum blüht er auf? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Das war sehr interessant und dabei sind wir natürlich schon auch auf rechtsextreme Leute gestoßen. Also zum Beispiel in einer Schulklasse sind Leute aus einem Projektseminar von mir, die sind da reingegangen, es war abgesprochen und so, sind reingegangen, haben mit der Lehrerin gesprochen erstmal. Gibt es in der Klasse, mit der wir jetzt dann reden werden, gibt es da Rechtsextremisten oder Nazis? Die Lehrerin, nein, gibt sie gar nicht. So etwas würden wir nie dulden, das ist ganz ausgeschlossen in dieser Gegend nicht und so weiter. Und dann ist die Lehrerin raus, musste die rausgehen und dann haben wir mit der Klasse gesprochen und wir haben gefragt, gibt es Rechtsextremisten, nicht Rechtsextremisten, haben wir nicht gesagt, weil sie diesen Ausdruck mit dem nicht umgehen, sondern gibt es Nazis in der Klasse. Und dann haben die ganz ruhig gesagt, ja, 5 Stück. Und dann haben wir gesagt, ja und, wer, oder haben die Studenten gesagt, ja, wer ist das und so weiter, ja da und da und so. Und dann haben die Studenten gefragt, seid ihr Nazis? Und dann haben die gesagt, ja, wir sind die Nazis. Und die hatten einen ziemlichen Einfluss in dieser Klasse. Die waren nicht irgendwie unterprivilegiert, zurückgesetzt und so weiter, sondern die hatten eine ziemlich führende Rolle. Und da gab es auch interessante Konstellationen sozusagen, dass sogar ein türkischer Jugendliche, um dazuzugehören, sich auch dieser Gruppe angeschlossen hat und so weiter. Also, da hatten wir schon was mit Rechtsextremisten zu tun, haben die auch ernst genommen, auch in ihrem politischen Verständnis sozusagen, aber das Hauptanliegen war das Umfeld, die Lehrerin war das Problem und nicht die Nazis in diesem Fall, weil mit denen konnten wir nicht weiterarbeiten. Da haben wir auch ziemlich schnell, die Studenten ziemlich schnell gegangen, weil die haben dann angefangen, sich auch noch aufzuplustern. Okay, das habe ich jetzt ausführlich erzählt, damit man so eine Vorstellung davon kriegt, wie wir da forschen, wie das funktioniert. Und dass wir, und jetzt zurzeit machen wir ein großes Projekt, ein Evaluationsprojekt über Integrationsprojekte von 60 Integrationsprojekten, sogenannten in Baden-Württemberg. Und da werden wir dann nach der Mittagspause, haben wir da eine eigene Vorstellung davon. Und werden darüber genauer berichten. Dann sieht man nochmal, wie denn so Forschung mit dem Anspruch auf Subjektperspektive aussehen kann. Das ist der Hintergrund, vor dem dieses Buch entstanden ist. Und das heißt, dieses Buch ist nicht einfach von irgendwelchen Theoretikern, die lange nachgedacht haben, gemacht worden, sondern es ist von Leuten, die auch nachgedacht haben, aber die auch praktische Anliegen hatten und Forschungsanliegen hatten. Und deswegen ist das Handbuch auch so aufgebaut, dass es nicht nur um Grundbegriffe geht und um Theorien geht, sondern es geht auch um Forschung, wie kann so eine Forschung funktionieren, und es geht auch um Praxis. Und das Wichtigste ist eigentlich die Praxis. Es sind auch welche da, die da mitgearbeitet haben, die sozusagen über bestimmte Praxen berichten werden dann auch. Wenn ich das dann genauer dargestellt habe. Unsere Forschung ist nicht, das mag vielleicht manchen enttäuschen oder so, ist nicht einfach psychologische Forschung, sondern, das merkt man glaube ich auch an dem, was ich bisher berichtet habe, sondern es ist ein transdisziplinärer Ansatz. Und meiner Meinung nach kann die kritische Psychologie auch nur transdisziplinär verstanden werden. Und warum? Weil sie als wesentliches Anliegen hat, die gesellschaftliche Vermitteltheit des Handelns zu untersuchen. Und das kann man nur untersuchen, wenn man Vorstellung hat von Gesellschaft, von gesellschaftlichen Prozessen. Und damit ist man auch schon aus der Psychologie im engeren Sinn raus. Es geht nicht nur um das Subjekt, das ich jetzt sozusagen fixiere und mich auf das beschränke. Das geht nicht. Die Losung war bei uns immer, kein Problem ist nur ein psychologisches. Also braucht man auch Möglichkeiten der Forschung, um über die eigene Disziplin hinauszukommen. Also transdisziplinär, aber mit Schwerpunkt auf Psychologie, das heißt auf Subjektwissenschaft. Was ist darauf vor diesem Hintergrund jetzt, was sind die Anliegen des Buches? Das erste Anliegen, das steht sozusagen dann in der Einleitung des Buches auch schon drin, ist die Erfahrung, dass im Subjektdiskurs heutzutage, dass da einiges falsch läuft. Und zwar deswegen, weil insgesamt der Subjektdiskurs in der Weise funktioniert, dass man das autonome Subjekt beerdigt. Also Subjekt, der Subjektstandpunkt, wie wir das nennen, beinhaltet nicht unbedingt, aber in der Diskussion ist es so, die Vorstellung, dass Subjekte ihr Leben selbst gestalten können, dass sie eigene Intentionen haben, dass sie nicht einfach nur determiniert sind und so weiter. Und aus der dominanten Diskussion momentan, die von Foucault ausgeht, ist dann eigentlich auch klar, dass das Subjekt eine gesellschaftliche oder wird klar gemacht, dass das Subjekt eine gesellschaftliche Fiktion ist. Also das, man bildet sich ein, viele bilden sich ein, dass sie Subjekte sind und so weiter. Es wird ihnen auch nahegelegt im Neoliberalismus, du musst dein Leben selbst gestalten und so weiter. Ist alles richtig sozusagen. Die Kritik an den Subjekttheorien ist umfassend, sehr gut entwickelt und so weiter. Und bedeutet in vielen Fällen, dass man auf diesen Begriff des Subjekts verzichten sollte. Der Meinung sind wir nicht. Und warum sind wir nicht dieser Meinung? Das ist auch Ausgangspunkt für das Buch. Weil ohne diesen Subjektbegriff ist es ganz schwierig, Gegenbewegungen zu untersuchen und zu verstehen. Also Widerstand, Protest, dann auch auf der Ebene der Einzelnen, Verteidigung der eigenen Würde, Eigensinn, Selbstbestimmung, Verantwortung, Solidarität und so weiter, sind alles Begriffe, die man, die sozusagen kaum eine Funktion haben, wenn man davon ausgeht, dass das Subjekt eigentlich gar nicht gibt oder dass es nur Fiktion ist. Dann ist auch jeder Widerstand eine Fiktion, jeder Protest eine Fiktion und so weiter. Darauf konnten wir uns nicht, also damit fangen wir nichts an. Allerdings die Kritik an ganz bestimmten Vorstellungen von Subjektivität und so weiter, die ist wichtig und mit der setzen wir uns im Handbuch auch auseinander. Und versuchen sozusagen dann das auch einzubeziehen, aber nicht im Sinn von, ah, jetzt haben wir es kapiert, das Subjekt ist tot. Das ist sozusagen ein wichtiger Ausgangspunkt, deswegen heißt es das Buch ja auch Handbuch Subjektwissenschaft. Wir verzichten nicht darauf, auf den Subjektbegriff, sondern den lassen wir im Mittelpunkt. Missverstehen das aber nicht als eine Wissenschaft vom autonomen Subjekt, weil in der kritischen Psychologie immer die gesellschaftliche Vermitteltheit des Subjekts im Mittelpunkt steht und nicht beseitigt werden kann. Deswegen finde ich auch diesen Ansatz der kritischen Psychologie sehr wichtig. Jetzt die weiteren Anliegen, das war das erste grundlegende Anliegen, dass man sozusagen die Subjektwissenschaft stabilisieren möchte, damit auch den Subjektbegriff sozusagen fassen möchte, sodass man mit ihm auch wirklich umgehen kann. Und dann gibt es vier Anliegen, kleinere Anliegen sozusagen, aber so klein sind sie auch wieder nicht, die dieses Handbuch hat. Das erste Anliegen ist, dass über diese Subjektkonzeption, die da in dem Handbuch entwickelt wird, die gesellschaftliche, politische Dimension menschlichen Handelns thematisiert wird oder thematisierbar wird in dieser Subjektkonzeption. Das wollen wir zeigen mit dem Handbuch. Wir wollen sozusagen die gesellschaftlich relevante Handlungsfähigkeit rehabilitieren gegenüber diesen Kritikern des Subjektbegriffs. Also das gesellschaftlich relevante Handeln rehabilitieren und in den Mittelpunkt stellen. In Forschung und Praxis und Theorie. Das zweite Anliegen ist sozusagen ein Reflex auf bestimmte Tendenzen, die wir für negativ halten, nämlich es geht heutzutage in der Pädagogik, aber auch in der Psychologie, hier gab es auch Veranstaltungen dazu, geht es hauptsächlich um Treatments. Welche Methode ist die beste als praktisch Handelnder und als wissenschaftlich fundierter Praktiker. Welche Methode ist die beste? In der Pädagogik geht es eigentlich zurzeit nur um Methoden, zum Großteil. Es gibt auch Tendenzen sozusagen mit Agency-Theorien und so weiter, die dann auch in der Sozialpädagogik, die es in der Sozialpädagogik gibt, da ist es anders. Aber im Allgemeinen geht es immer darum, was ist die beste Methode. Der Ole Drei hat gestern einen Vortrag gehalten, wo er sich da auch dagegen ausspricht, dass man immer von der Methode her denkt. Und dass man dann denkt, man könnte evaluieren, welche Therapieform ist die beste. Weil ich es dann untersuche sozusagen, welche Effekte hat welche Theorie und dann welche Therapie und dann denkt man, ah ja, das ist wohl die beste, weil die hat den größten Effekt, aber das ist eine völlige Illusion. Also diese Treatmentsbezogenheit, auf praktische Methodenbezogenheit, auf Instrumente zur Beeinflussung von Menschen und so weiter, gegen dies wendet sich dieses Handbuch auch. Das wäre der zweite Punkt. Das Handbuch versucht also die Subjektivität das heißt die grundlegende Handlungsfähigkeit des Subjekts in den Mittelpunkt zu rücken und nicht die Methoden des Umgangs. Wir geben nur zur Zeit, oder nicht geben raus, sondern die Johanna ist beteiligt und die Rahel auch an einem Buch zur Berufsorientierung von Schülern, ja, von jungen Menschen, hauptsächlich jungen Migranten, Berufsorientierung, und da haben wir uns die Literatur angeguckt zur Berufsorientierung. Da gibt es viele Literatur inzwischen, zunehmend noch mehr und so. Und erstaunlicherweise heißt aber da Orientierung immer das Orientieren von anderen. Also wie orientiere ich die auf den Beruf? Das ist wieder eine methodische Frage dann. Aber was die selber für Orientierung entwickeln und wie sie mit dem Anspruch, einen Job zu finden und so weiter umgehen oder so, das ist sozusagen gar nicht mitgedacht dabei, sondern nur das Orientieren. Und wir haben dann eben Untersuchungen auch gemacht, lange Zeit untersucht, wie das Orientieren funktioniert, wie die Orientierung funktioniert, nicht das orientiert werden. Oder auch, was für negative Effekte entstehen aus dem Orientiertwerden. Das ist auch ganz interessant sozusagen, diese dauernden Bemühungen, denen irgendeine Berufe nahezubringen, wie die kontraproduktiv dann sein können. Und das ist auch interessant, aber da sind wir ziemlich alleine auf weiter Flur mit unserem Forschungsanliegen. Gut, also zweiter Punkt, Ausgangspunkt für das Handbuch war weg von der Methodenorientierung hin zu der Subjektorientierung. Was treibt die Menschen selber an? In welchen Feldern? Und um sie dabei sozusagen in der Praxis, die Klienten sozusagen in der Praxis zur Geltung zu bringen, überhaupt den Blick auf sie richten zu können und so. Das ist sehr wichtig und gehört zu den wesentlichen Zielen dieses Handbuchs. Der dritte Gesichtspunkt ist, dass es natürlich einen subjektwissenschaftlichen Ansatz in der kritischen Psychologie gibt, aber sehr weit entwickelt ist er noch nicht. Das heißt, man kann das schon weiterentwickeln. Und da sind wir auch damit befasst. Nicht nur aufgrund der empirischen Forschungsprojekte von uns, sondern auch von der Theorie her. Also das Handbuch soll zur Weiterentwicklung des subjektwissenschaftlichen Ansatzes in Forschung und Praxis beitragen. Weiterentwicklung. Und da finde ich es eben sehr gut, dass sich eine Reihe von Leuten bereit erklärt haben, da mitzumachen, aus ihrer eigenen Praxis sozusagen zu reflektieren, wie das da funktioniert. Auch von der Forschungsseite her, was steht an, was muss man weiter bedenken, wie kann man das besser weiterentwickeln und so, kreative Forschungsmethoden und so weiter. Das wäre der dritte Gesichtspunkt, Weiterentwicklung des subjektwissenschaftlichen Ansatzes. Das ist ein Anliegen dieses Buches. Nicht einfach den Stand der Dinge darstellen, was Handbücher normalerweise machen, sondern das Handbuch selbst ist ein Instrument zur Weiterentwicklung des Ansatzes. Und das Letzte ist Folgendes. Der Ansatz der kritischen Psychologie ist sehr komplex, er schließt sich nicht auf die Schnelle sozusagen. schwierige Geschichte. Und die Frage ist, wie kann man den Ansatz verstehen und wie kann man ihn in Forschung und Praxis umsetzen? Und das ist diese Umsetzung in Forschung und Praxis, das, damit setzt sich die Ferienuni ja auch auseinander oder so, das ist nicht einfach. Und da ist es gut, wenn man ein Handbuch hat, wo aus verschiedenen Bereichen dann auch berichtet wird. Dazu hören wir ja nachher noch was. Verschiedenen Bereichen berichtet wird, wie man versucht hat, diesen Ansatz in der Praxis umzusetzen, wie man versucht hat, dann auch den in der Forschung umzusetzen. Also, das Handbuch soll zur Weiterentwicklung des Ansatzes beitragen, weitere Forschungen anregen, weitere Innovationen anregen und den Ansatz insgesamt stabilisieren. Also das wäre jetzt so das, was ich generell zum Handbuch sagen wollte. Und vielleicht gibt es dazu Fragen oder so, oder zu dem, was ich gesagt habe. In welcher Auflage wird das eigentlich gedruckt? In welcher Auflage? Keine Ahnung. Der Vorteil, also wir haben überlegt, der Martin Alsbach und ich haben überlegt, wo publizieren wir das? Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit dem VHS-Verlag gemacht. Wir haben ein Buch rausgegeben, die Lucy Pillmann und ich, 2012 oder war es 13, also auf jeden Fall in den letzten Jahren, Solidarität in der Krise. Und der Verlag meint, das wäre ein spezielles Thema für spezielle Forscher. Und deswegen haben sie es in der Research-Abteilung drin. Wo? Research. Und Research, das bedeutet, dass das Buch sehr teuer ist. Das kostet, glaube ich, 46 Euro oder so. Leute, die interessiert sind daran, wie Solidarität funktioniert, was die Probleme sind, wie Solidarität Bewegungen funktionieren und so weiter, die sich an sowas, für sowas interessieren, die werden nicht das Buch kaufen können für 46 Euro. Also das ist blöd. Das haben wir erst zum Schluss gemerkt. Ganz zum Schluss, haben sie uns gesagt. Muss den entsprechenden das soll jetzt dann 58, ja, soll jetzt 58 Euro kosten, habe ich gesagt, geht gar nicht. Und die Gewerkschaft würde noch was dazu bezahlen und, oder die Stiftung und so weiter. Ja, wollen sie gar nicht. Aber haben sich dann doch erweichen lassen, dass sie es auf 46 Euro reduzieren. Also das, dann habe ich das ist das zweite Buch, beim ersten Mal ging es so halbwegs, beim VS-Verlag und dann haben wir überlegt, ja, wo machen wir das? Und weil wir daran interessiert sind, dass es irgendeine Praxis diffundiert, haben wir einen Gewerkschaftsverlag genommen, nämlich den Bund Verlag. Und der Bund Verlag da gibt es dann viele Freiexemplare für Betriebsräte und so weiter. Von daher ist man da nicht so darauf angewiesen, dass die das Buch kaufen dann und so weiter. Dann wird das Buch sozusagen auch so ein bisschen beworben bei Veranstaltungen der Gewerkschaften. Und das ist uns auch wichtig. Ist aber kein Gewerkschaftsbuch. Also es heißt Handbuch Subjektwissenschaft. Also von daher, wie hoch die Auflage ist, das weiß ich nicht oder so. Also wahrscheinlich erstmal niedrig und wenn es funktioniert, dann wird es nachgedruckt oder irgend sowas. Ganz billig ist es auch nicht, kostet glaube ich 49 Euro. Das steht da ja. Ja, das hat aber immerhin 450 Seiten. Also von daher. Ist als Handbuch, für ein Handbuch ist es nicht teuer. Ja. Der übliche Preis. Ja. Der übliche Preis von einem Handbuch, ja. Oder? Kann ich auch inhaltliche Fragen stellen? Gerne. Also was dann im Einzelnen im Buch noch drinnen steht oder so, das ist dann die nächste Abteilung. Jetzt geht es mehr um dieses Allgemeine. Eine Verständnisfrage. Ja. Also ihr wendet euch gegen die Beerdigung des autonomen Subjekts, finde ich erstmal gut. Also ich kann mir auch nicht vorstellen. Ich habe das auch verstanden, nicht gegen die Beerdigung des autonomen Subjekts. Gegen die kritische Psychologie hatte nie den Begriff des autonomen Subjekts. Mhm. Aber ich bin jetzt vielleicht bei dem Kern meiner Frage. Mhm. Was wird ihm denn entgegengesetzt? Also es wird ja kein autonomes Subjekt im Sinne der Aufklärung verstanden, sondern mhm. wo wird denn das Subjekt autonom, wäre jetzt meine Frage. Also den Tod des autonomen Subjekts auszurufen ist legitim. Und zwar deswegen, weil es tatsächlich eine Illusion ist, dass der Einzelne sozusagen frei von den gesellschaftlichen Zwängen und von den eigenen Verformungen, die man selber mitmacht in dieser Gesellschaft, davon kann man sich nicht befreien in dem Sinn. Wir leben in dieser Gesellschaft und auch mit allen negativen Facetten sind wir auch mitbehaftet und so weiter. Also von daher, wir sind keine autonomen Subjekte. Von daher ist es richtig, den Tod eines autonomen Subjekts zu verkünden. Aber in der Foucault-Tradition, wobei der Foucault in sich widersprüchlich ist, der hat auch andere Sachen gesagt oder so, aber wird so verstanden, als würde jede Form von Sprechen über das Subjekt eine Illusion sein. Und deswegen hat der Foucault auch vom Tod des Subjekts gesprochen. Und das ist aus unserer Sicht sozusagen falsch, weil damit gleichzeitig der Mensch nur noch als reagierendes, von Bedingungen gesteuertes Wesen ist. Und das wird in der kritischen Psychologie nicht akzeptiert. Also um jetzt bei Foucault zu bleiben, geht die kritische Psychologie eher von der späteren Lehre, also der Hermeneutik des Subjekts aus, oder? Selbsttechnologien, ist das, wo angesetzt wird? Ja, das ist unterschiedlich. Wir gehen gar nicht auf Foucault ein in dem Sinn, weil der Ansatz der kritischen Psychologie ist unabhängig davon entstanden. Das Subjekt ist ja entwickelt worden aus einer historischen Analyse, die beim Einzeller anfängt. Sozusagen, wie haben sich die Lebewesen entwickelt, wie war der Übergang vom Tier zum Menschen, was ist da das Besondere am Menschen dran und so weiter. Und dabei ist sozusagen der Subjektbegriff dann eine Rolle gespielt beim Menschen. Damit ist es sozusagen das Subjekt ein allgemein menschliches Merkmal. Sozusagen Menschen sind an sich fähig zu handeln. An sich. Aber immer nur in den Verhältnissen. Und diese Verbindung mit den Verhältnissen, das ist sozusagen das Anliegen der kritischen Psychologie. Also die Verhältnisse verändern, damit sich das Subjekt... Ja, erstmal wie die Verhältnisse selber uns prägen und dann wie wir selber auf diese Verhältnisse auch einwirken können. Ja, klar. Ich würde ein klein wenig differenzierter das argumentieren, weil das autonome Subjekt ist tot. Das klingt so krass. Das heißt also, sowas gäbe es gar nicht, ein autonomes Subjekt, ein selbstständig entscheidendes Subjekt, sondern das sei, was man dann, wenn man es sozusagen weiterdenkt, denn bedeuten würde, es ist immer beeinflusst. So, und was das Subjekt ja tut, das Subjekt handelt ja in gesellschaftlichen Beziehungen und das Subjekt ist auch die Person, die gesellschaftlichen Verhältnisse schafft. Nicht durch ihr Handeln und so weiter schafft sie diese Verhältnisse und lässt sie zu, auch die Herrschaftsverhältnisse, dass sie entstehen ja dadurch, dass manche die Macht ergreifen und andere Formen unterdrücken und so weiter und die sich nicht entsprechend wehren können oder wehren dagegen. Und das Subjekt kann immer auch entscheiden, also er ist nicht in den Entscheidungen völlig vorgegeben, natürlich geben die gesellschaftlichen Verhältnisse und so die Möglichkeiten, die Handlungsmöglichkeiten, Handlungsperspektiven und so weiter nicht sind. Dem wird ein Rahmen gesetzt, nicht? Es werden Perspektiven eröffnet und so weiter. Aber das Subjekt kann immer auch sagen, das will ich nicht, und muss natürlich dabei bedenken, welche Konsequenzen das hat. Nicht, dass es denn möglicherweise sich gegen rechtliche Vereinbarungen verhält und dann mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen muss. Aber man kann hier zum Beispiel, ihr könnt auf die Tische steigen und protestieren und sagen, alles Quatsch, was ihr erzählt und so weiter. Nicht? So, natürlich hätte diese Handlungsweise denn auch Konsequenzen hier für alle und so nicht. Also das heißt, man muss das Subjekt immer als eines sehen, welches die gesellschaftlichen Verhältnisse herstellt, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse auch geformt und geprägt ist, diese reflektiert und dementsprechend auch selbstständig handeln kann, natürlich mit den entsprechenden Konsequenzen. Nicht? Also deswegen würde ich sagen, nicht so einfach autonomes Subjekt einfach tot. Das würde ja, wenn man das jetzt konsequent weiterdenkt, könnte man das ja missinterpretieren in der Weise, dass man sagt, sie sind alle geformt und haben keine Autonomie mehr und müssen handeln, wie ihnen vorgegeben wird. So, das müssen sie nicht. Das würde ich schon anders sehen, weil der Begriff autonomes Subjekt ist ja schon ideologisch, als wären wir autonom und einzeln ohne gesellschaftliche Vermitteltheit. Das meint ja autonomes Subjekt. Also, und ich würde sagen, Fritz Schipski hat ja diesen klassischen Satz von den Menschen machen ihre Geschichte, aber nicht aus freien Stücken, den hat die kritische Psychologie ausbuchstabiert. In der Rekonstruktion des Psychischen und hat probiert, das historisch-empirisch zu fundieren, auszudifferenzieren. Aber das ist sozusagen der Grundgedanke, von dem die Fritz Schipski ausgegangen ist. Und dann, das ist teilweise verloren gegangen, glaube ich, das haben wir auch in der Podiumsdiskussion schon gehabt, weil man immer nur von Subjektivität und die Menschen haben Gründe und was weiß ich, spricht. Holzkamp hat eigentlich sein Primat der gesellschaftlichen Bedingtheit des Menschen. Wir werden alle in diese Gesellschaft geboren und wir haben Handlungsspielräume, sind aber sozusagen, also ne, das Primat der gesellschaftlichen Bestimmtheit. Aber interessant ist gerade dieses Wechselverhältnis von, also Doppelbestimmung heißt das ja auch, von subjektiver Selbstbestimmung, Geschichte machen, Bedingungen verändern im Zusammenschluss mit anderen, auch eine Distanz zu diesen Anforderungen haben, die auf uns einprasseln, was ich sei so oder irgendwelche Anbieter dazu auch Möglichkeiten haben, dazu eine Distanz zu haben, aber trotzdem natürlich in diesen Denkformen denken zu müssen, weil wir haben keine Denkformen außerhalb dieser Gesellschaft zur Verfügung. Das ist gerade sozusagen das Spannende, finde ich, an der Psychologie, diese Genrebestimmung zu denken. Man kann diese Grenzen überschreiten, sonst gäbe es keine Entwicklung. Ja. Nicht, also das. Eben, es geht auch um dieses Überschreitende. Es gibt keinen Wiederholungszwang. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht sozusagen dieses Subjekt idealisiert. Also, wenn jemand eine mehr oder weniger auf Selbstbestimmung drängt und eine selbstbestimmte Handlung macht, dann ist das wunderbar, es ist sehr, sehr schön oder so. Aber wenn er dabei ein paar Menschen umbringt oder so, nicht nur ein paar, wie IS im Irak gerade und so weiter, dann ist auch Subjektaktivität. So ist es nicht. Also es ist nicht so, dass aber sozusagen die Idealisierung, wir müssen alle Subjekte werden und was weiß ich was, das ist, oder sind Subjekte wunderbar, sondern da entstehen auch ganz viele gruselige Geschichten. Und da müssen die anderen Subjekte eingreifen. Ja, und da müssen die anderen Subjekte wieder eingreifen, genau. Also von daher ergeben sich dann Prozesse, die nicht einfach gesellschaftlich vorgegeben sind. Weil natürlich wir im Auge des Zyklons sozusagen momentan alles so schön ruhig ist, da bildet man sich ein, dass da halt einfach die Verhältnisse sind und da sind die Menschen dann eingebunden und machen alles das, was sie machen müssen. Aber sie hat dann Widersprüche. Nee, Widersprüche. Also ich muss mich entschuldigen, dass ich zu spät bin, gestern nach der Spreche angekommen habe. Das war überhaupt nicht Kunden. Also ich finde gerade eben durch diese Entwicklung der Diskussion ist das, was mich interessiert, und das ist sozusagen jetzt nochmal die Vielschichtigkeit der Vermittlichkeit. Natürlich nehme ich das jetzt so, wie ich das gerne höre. Das ist der Grund, warum ich komme, weil ich möchte das diesen entgegenstellen. Also das Subjekt ist jetzt den Herrschaftsverhältnissen entgegengestellt oder so. Also letztlich passt das auch zu dem, was Sie am Ende gesagt haben, da müssen andere Subjekte eingreifen, das fand ich schon toll. Wo kommt das denn her? Wie anders sind die denn? Und das kam jetzt einfach so, ne? Und eben wirklich nochmal, ja, nicht auch. Nicht, also ich glaube, ich habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn man sagt, die Subjekte leben unter den Bedingungen und dann jetzt kommen ja die ganzen sozusagen Unterdrückenden oder Prängeln, jetzt kommen diese ganzen Worte, die wie so Stempel oder so negativ wirken, oder aber sie ändern die Bedingungen, sie machen so Gutes, dann sind sie selbstbestimmt. Also ich karikiere das, die Sprache verleitet uns. Und was ich meine mit dieser vielfachen Vermitteltheit, ist sozusagen schon auch zu gucken, also es gibt gar nicht auch nur das Subjekt, jedes Subjekt wäre gleich oder so, sondern eben dann schon die Machtdiskurse zu sehen, also welche Macht, welches Machen auch, in welchen Strukturen und wie sind diese vielfachen Vermittlungen. Was mir sehr gut gefallen hatte, war die Idee, dass eben auch durch die gesellschaftliche Vermitteltheit, und das heißt dann ja auch in interpersonalen Bezügen, die in unterschiedlichen Strukturen stattfinden. Und schon diese Komplexität zu sehen, dass aber dadurch auch letztlich die neu vielleicht zu formulierende Möglichkeit relativer Handlungsfreiheit entsteht. Also das ist für mich eigentlich der große Gewinn, dass man durch diese Vermittlungsprozesse auch Handlung nicht nur als selbstbestimmt oder fremdbestimmt, also dieses so entweder oder, das denke ich, sind wir eigentlich, glaube ich, weit weg, sind auch andere Sachen, mit denen ich arbeite, weit drüber weg, sondern aus diesem Entgegengestellten zu kommen und letztlich irgendwo hinzukommen, zu sagen, das ist schon ungerecht. Manche Leute haben halt einfach mehr Rollen und auch mehr Möglichkeiten und wie ist das gegeben? Und die haben dann in dem Sinne auch andere Handlungsoptionen und welcher Begriff der Freiheit steckt. Also man hat schon auch die Vorstellung von Ungerechtigkeit, also dass manche Leute halt viel weniger Möglichkeiten haben, ihre Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und so. Und dass das nicht nur mit intellektueller Bildung zusammensteht. Aber der Grund und das, was ich eigentlich den großen Gewinn an Diskurs finde, ist, den Begriff der Vermitteltheit sozusagen viel weiter aufzugliedern. Und ja, dadurch meines Erachtens mehr Handlungs- oder Reibungs- und Auseinandersetzungspraktiken, Rollen, auch den Begriff der Solidarität, der immer, die anderen müssen ja eingreifen. Oder sie sind immer schon mit da. Also jetzt habe ich versucht, so, das mal ein bisschen aufzugliedern. Das halte ich für sehr wertvoll. Also ein bisschen aus diesem Alten, das ist das Entweder-Oder und das autonome Subjekt steht den Herrschaftsverhältnissen gegenüber oder entweder ist es dann ein Herrschender oder ein Beherrscher. Ich glaube, da sind wir in, also wissenschaftlich, denke ich, eben darüber hinaus. Und dann, dann kann man, glaube ich, auch in der Forschung ganz anders eben umgehen. Also ich habe den Anfang nicht mitbekommen, aber eben zum Teil ihre Sachen gelesen und hat viel mehr Zugänge auch und durch diese unterschiedlichen, die Leute wissen ja selber, dass sie in viel mehr Rollen und Vermittlungen drin sind. Ja. Es ist ja so, dass die Diskussion, es gab eine Diskussion über die verallgemeinerte und die restriktive Handlungsfähigkeit, sozusagen, also so ein Begriffspaar, wodurch man analysieren kann, ist es jetzt ein Anpassungsverhalten oder ist es ein Verhalten, das die bestimmte Sachen in Frage stellt, überschreitet und so weiter. Oder ist es im allgemeinen Interesse, was dieses Handeln ist oder nicht in dem allgemeinen Interesse und so. Und da gab es zwei Positionen, die einen waren entweder oder und die anderen waren und. Wir waren für und. Also es ist sozusagen, in jedem Handeln ist eine restriktive Seite drin und möglicherweise eine, die auf Überschreitung hingeht, möglicherweise. Aber dass man einfach eine Alternative macht, entweder bin ich auf der verallgemeinerten Seite oder auf der restriktiven Seite, das ist auch eine Illusion. Und dann wird die ganze Sache schon gleich komplexer, wenn das miteinander verwoben ist, sozusagen. Wenn wir darauf hingewiesen, dass das Gegenüberstellen, dass das eigentlich so nicht angelegt ist. Und da fand ich gut, dass Sie das auch so provokant ausgedrückt haben, weil eigentlich sind ja die gesellschaftlichen Bedingungen auch Grundlage unserer Freiheit. Also gesellschaftliche Bedingungen nicht nur als Einschränkung zu denken, sondern auch als Freiheit, sozusagen uns nicht ständig um unsere Existenzformen zu kümmern und sozusagen auch das Ermöglichen da auch zu sehen und nicht diese Gegenüberstellung von hier ist das Individuum und da ist die Gesellschaft, sondern die gesellschaftliche Grundlage ist als Herrschaftsverhältnis Einschränkung, aber als Grundlage auch erstmal fürs Ermöglichen, Bedürfnisbefriedigung und so weiter. Das sozusagen auch dieses utopische Moment von Gesellschaft. Wie ist das die, die du vorher gesprochen hast? Die da vorher gesprochen, die da gerade gesprochen. Weiß ich nicht, ist die Waldorf Bergmann. Nee. Okay. Also wie der Subjektdiskurs verläuft und so weiter, das können wir noch anhand einzelner Kapitel des Buches vielleicht genauer besprechen. Aber du wolltest noch was Ja, ich wollte sagen, nur ganz kurz sagen, man darf das Subjekt nicht unterschätzen in seiner Individualität und Subjektivität. Nicht. Also das heißt, es wären keine Innovationen denkbar, wenn das Subjekt nicht sagen könnte, alles was ihr macht, ist mir wurscht und will ich nicht, ich mache jetzt was ganz anderes. Und so, das gibt es ja. Da gucken wir nur in die verschiedenen gesellschaftlichen Felder, also ich will die jetzt nicht besonders erwähnen, die mir eingefallen sind dazu, oder auch in auch Personen, die auf einsame Inseln ziehen und dort alleine leben, gibt es ja auch das Beispiel. So, was haben die gesagt? Die haben gesagt, weg, ich will nichts mehr mit den anderen zu tun haben und ich lebe jetzt alleine und ernähre mich von dem, was es da gibt. Oder die in industriellen Prozessen innovative Überlegungen haben, so Schranken überschreiten, so, sich eben also nicht den Bedingungen, nämlich nicht formgerecht verhalten. Und so, das sind ja alles Sachen, die ja die Gesellschaft auch voranbringen, nicht? Da fängt Verbrechen auch mit dazu zusammen, nicht? Und dann muss, deswegen sagte ich, muss Gesellschaft eingreifen, natürlich, ist klar. Also, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn zum Beispiel eine Promotion geschrieben wird oder sowas, dass man sich mit einem Thema auseinandersetzt. Denkt man ja oder sollte man auf jeden Fall auch als Individuum denken und handeln. Also deswegen, und das hängt natürlich mit gesellschaftlichen Verhältnissen zusammen, ob das denn realisierbar ist, ob es bestraft wird und so weiter. Aber ach so, noch eins fällt mir dazu ein, wenn es nicht so wäre, und die Vorstellung gibt es ja auch, wenn es nicht so wäre, dass die Individuen alle durch die Gesellschaft geformt werden, dann könnte man die entsprechenden Roboter bauen. So, daran wird derzeit auch rumprobiert und überlegt. Da gibt es so Beispiele für. Es gibt aber auch den Turing-Test, der nachgewiesen hat, dass kein Mensch durch einen Roboter ersetzbar ist. So deswegen, weil die immer einen eigenen Kopf haben. Und so das nur als ein Hinweis darauf, dass man sozusagen Subjekt und gesellschaftliche Verhältnisse, natürlich stehen die in einer Beziehung zueinander, aber das Subjekt kann auch rausspringen. Nee, ich würde sagen, Roboter aus Russland ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Gesellschaft dann auf der Insel wieder aufgebaut hat. Aber ich habe auch eine Differenz, das macht ja auch nichts. Kann raus, wenn zum Beispiel, wie ich sagte, jemand hat innovative Ideen und so, dann springt er raus. Ja. Also ich finde interessant, in dem Ansatz kommt für mich, aber vielleicht falsch verstanden wieder so ein bisschen vor, der ist jetzt wieder geformt oder geprägt durch diese gesellschaftlichen Verhältnisse und wenn was Innovatives kommt, das muss er raus oder rüberrufen oder sonst wie. Und ja, das ist für mich der, die vermittelt hat, also das passt jetzt gar nicht, aber ich gehe mal auf das hat auch mit vermittelt. Das Modell, was auf einer ganz anderen Ebene liegt, von Weizsäcker hat mal diesen Gestaltkreis gemacht. Und das wirklich spannend ist, das ist heute wahrscheinlich tausendfach überholt, aber sozusagen in grundsätzlichen Orientierungs- und Handlungspraktiken schon zu sehen, dass immer ein Entgegen, ein Mit, und das ist total individualistisch, das gedacht, da will ich eigentlich gar nicht sein. Aber wenn man, und das kann man jetzt, ich habe da eben wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Vorstellung, dass die Innovation wahrscheinlich, oder von der Schule, wo ich herkomme, die aus Frankreich ist, hat ein Professor mal dann dazu gesagt, naja, was wirklich Neues kommt, wenn sozusagen man aus verschiedenen praktischen oder kreativen oder auch welchen Strömungen sozusagen zusammenkommt. Und der innovative Mann in der Geschichte steht sozusagen immer an einer Kreuzung oder so und kann von beiden oder von dreien profitieren. Also das wäre dann das Gegenbild zur Insel. Vielleicht geht er dann irgendwann auf die Insel, weil er ein sabbatisches Jahr braucht, um das schön auszuarbeiten, und dann kommt er dann wieder zurück, ja? Ja. Aber das ist doch eine kreative Schlussfolgerung, die jemand zieht, wenn er innovativ ist, aus verschiedenen Problemen heraus. Und dann ist das schon eine individuelle Leistung. Das haben nicht die anderen gemacht, sondern durch die Reflexion der anderen Erkenntnisse und so weiter. Insofern steckt da drin die Vermitteltheit, aber die Leistung ist eine einzelne, eine subjektive. Ja, aber daran sieht man, dass es ganz schwierig ist, diese Verknüpfung herzustellen. Also wenn man zu stark auf die Gesellschaftsverhältnisse geht, dann verschwindet das Subjekt und dann holt man sich schnell wieder rein und dann verschwinden aber die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder ein bisschen und so. Genau. Und um das geht es ja, diese Verknüpfung dann herzustellen. Und wenn man forschend tätig ist, dann diese Verknüpfung, oder wenn man in der Praxis tätig ist, diese Verknüpfung auch dauernd im Kopf zu haben. Das ist ganz einfach in der, wir haben es gesehen bei dem Vortrag von Ole Dreyer, da hat dann anschließend jemand gesagt, ja, aber du sagst gar nichts zu den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen diese Therapie jetzt stattfindet oder so. Und dann hat er gesagt, wenn ich damit angefangen hätte, dann wäre es so ein von oben nach unten, also von oben nach unten Analyse gewesen. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Also dass ich sozusagen erstmal erkläre, wie die Gesellschaft ist und dann sage, ja, und das sieht man ja an diesem Fall. Also Top-Down-Modell haben wir das genannt. Und wir sind also eher für das Bottom-Up-Modell sozusagen. Und das hat auch dann angelangt bei den gesellschaftlichen Verhältnissen. Eben, ja. Und das ist manchmal, das machen wir nicht der Fall dann. Ja. Okay, also ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir uns mal das Buch angucken können. Also als Gliederung. Weil sonst, es ist gerade in dem Zustand, dass die letzten Korrekturen gemacht werden und es wird im Oktober wohl rauskommen. Also wir gucken jetzt mal auf das Inhaltsverzeichnis, weil über den Text habe ich sowieso schon berichtet, der da so in Kurzfassung steht, das Subjekt im Mittelpunkt. Ich finde auch keinen schlechten Begriff, der nicht von mir stammt oder so, dass der Verlag einfach als Überschrift gemacht hat, das Subjekt im Mittelpunkt. Dagegen ist nichts einzuwenden, weil es die Gesellschaft Vermitteltheit nicht ausschließt. Also worüber bisher berichtet worden ist von mir, das ist das, was in der Einleitung drinnen steht. Allerdings nur, so, bis dann die einzelnen Beiträge vorgestellt werden. Und dann sieht man, das Buch ist gegliedert in das zweite Kapitel dann, in die subjektwissenschaftlichen Ansätze und dann Kategorien und Theorien des subjektwissenschaftlichen Ansatzes und dann methodische Konsequenzen für Forschung vom Standpunkt des Subjekts und dann das längste Kapitel, subjektwissenschaftliche Ansätze in verschiedenen Praxisfeldern. Also erstmal geht es um das, was wir jetzt gerade andiskutiert haben, um die subjektwissenschaftlichen Ansätze. Und da berichte ich über den sozialwissenschaftlichen Diskurs über das Subjekt. Sage ich noch ein paar Sätze dazu. dieser sozialwissenschaftliche Diskurs ist nicht einheitlich, sondern wird in verschiedenen Fächern unterschiedlich geführt. In der Psychologie ist es ein anderer Diskurs als in der Pädagogik und in der Soziologie. Also das finde ich ganz interessant, dass in der Psychologie es eigentlich diesen Foucault-Diskurs nicht gibt oder kaum. Es gibt subjektwissenschaftliche Ansätze verschiedener Art, die sozusagen nicht alle kritisch-psychologisch sind oder so, sondern auch andere, diese Verknüpfung von Psychoanalyse und Gesellschaft, die in der Frankfurter Schule dann eine große Rolle gespielt hat und so weiter. Da spielt auch das Subjekt eine Rolle, die greifen nicht auf den Foucault zurück. Wir haben andere Subjektvorstellungen, die eben aus der Psychoanalyse kommen. Und es gibt eine Reihe von anderen, also sich auch in der qualitativen Psychologie noch, gibt es Subjektvorstellungen und also es gibt sozusagen so verdeckte oppositionelle Strömungen, Tätigkeitspsychologie, die haben sich ja auch schön entwickelt und so, die haben auch eine Subjektvorstellung. Und in diesem Artikel wird sozusagen dann geguckt, wie sind diese Subjektvorstellungen. Und da kommt dann auch die Diskussion mit rein, Tod des Subjekts, ja oder nein, und wie geht man damit um und so weiter. Das Subjekt im sozialwissenschaftlichen Diskurs endet dann mit dem kritisch-psychologischen Ansatz, den ich aber dann in meinem Artikel nicht vertiefe, sondern da hat dann der Morus Markert einen eigenen Aufsatz dazu zur Verfügung gestellt oder gestaltet, der subjektwissenschaftliche Ansatz der kritischen Psychologie. Sodass man dann deutlich sieht, das Handbuch Subjektwissenschaft ist nicht einfach ein Handbuch, wo alle Subjektansätze so irgendwie verhandelt werden und alle nebeneinander hingestellt werden oder so, sondern es ist ein Buch, das den subjektwissenschaftlichen Ansatz der kritischen Psychologie in den Mittelpunkt stellt und keinen anderen. Und gleichzeitig aber nicht einfach die anderen ignoriert, deswegen dieser Aufsatz da von mir, das Subjekt im sozialwissenschaftlichen Diskurs, sondern genau guckt, wie wird in der Psychologie diskutiert über das Subjekt an den Rändern, weil die dominante Psychologie, sowohl die Neuropsychologie als auch die Kognitionspsychologie, keinen Subjektbegriff haben. Da ist sozusagen der Mensch einfach eine abhängige Variable von bestimmten Treatments und so experimentellen Treatments. Und deswegen sind Subjektvorstellungen in der Psychologie mehr am Rande entstanden. Wir greifen zum Beispiel auch sehr stark in der Tübinger Forschungsgruppe zurück auf den Vygotsky, weniger auf den Leontief sozusagen, diese Tätigkeitspsychologie, das kollidiert meiner Meinung nach stärker mit der kritischen Psychologie als der ursprüngliche Vygotsky-Ansatz aus den 20er Jahren, letztes Jahrhundert oder so, und der sehr stark auf das soziale Wert legt, Vygotsky, damit auch Sprache denkbar wird und andere Sachen, die in der kritischen Psychologie eine geringe Rolle spielen, und man kann in der Grundlegung mal nachgucken, wo Sprache vorkommt, nicht sehr häufig. Also manches ist ein bisschen unterbelichtet sozusagen, es ist nicht so, dass wir in Tübingen oder auch andere Leute in der kritischen Psychologie reproduzieren nicht einfach das, was in der Grundlegung drinnen steht, und das ist dann Gesetz und das ist unser Ansatz und so weiter. Also ich kenne die Grundlegung sehr genau, ich habe 20 Jahre Lehrveranstaltungen zur Grundlegung der Psychologie gemacht, also von daher habe ich ja kein Problem damit. Aber es geht eben nicht darum, den einfach immer zu reproduzieren, was da drinnen steht, sondern dann zu gucken, wo sind auch bestimmte, was kommt zu kurz und wie kann man das einbeziehen, ohne diesen Ansatz zu verlassen. Deswegen ist es ganz gut, dass man sozusagen erstmal hat das Subjekt im sozialwissenschaftlichen Diskurs, wo man dann sieht, ah ja, die haben das unterschiedlich und so weiter. Und dann sieht man, auch in der kritischen Psychologie ist es so und so, subjektwissenschaftlicher Ansatz. Modus bleibt auch nicht einfach stehen bei der Grundlegung der Psychologie. Zum Teil, finde ich auch gar nicht so schlecht, greift er dann zurück auf Ansätze aus den 70er Jahren von Klaus Holzkamp, die allerersten Ansätze sozusagen, wo er so langsam sich bemüht, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wie eine neue Psychologie ausschauen könnte und was an der bisherigen Psychologie eben schwierig ist. Das finde ich auch wichtig. Also das, und dann kommt die Lucy Billmann, die in der Tübinger Forschungsgruppe dabei ist, Bedeutung und Diskurs. Und die Lucy Billmann, das ist eben auch sehr anregend in unserer Gruppe gewesen. Die Lucy Billmann kommt vom Foucault her, also hat er die Gouvernementalitätsstudien sehr genau gelesen und so weiter. Auch die Widersprüche beim Foucault. In dem Aufsatz, was ist Kritik und so weiter, da steht vieles Interessante drin, was auch für die kritische Psychologie wichtig ist. Kritik als Haltung zum Beispiel und nicht einfach nur als Aktion bei Foucault. Und, diese Vorstellung von Foucault, die Sorge um sich, da steckt auch was drinnen vom Subjekt, dass die Menschen um sich, für sich sorgen sozusagen, aber aus unserer Sicht wieder zu kurz gegriffen und so weiter. Und die Lucy Billmann hat auch herausgearbeitet, dass eigentlich der Gegenstand ein anderer ist beim Foucault und beim Holzkamp. Der Gegenstand beim Foucault ist eben die Diskurssituation, was eine gesellschaftliche gesellschaftlicher Prozess ist, was sozusagen auf die Gesellschaftsseite gehört und nicht auf die Subjektseite. Mit der Subjektseite setzt er sich ganz wenig auseinander. Er meint sozusagen, die gesellschaftlichen Diskursprozesse erzeugen die Illusion des Subjekts sozusagen bei den Menschen. Das ist zumindest relativ häufig. Hat aber auch was mit dem Französischen zu tun sozusagen, dass das Subjekt im Französischen eigentlich wie im Englischen fast die Bedeutung von Objekt hat. Und deswegen gibt es da auch Missverständnisse in bestimmter Weise. Na gut, das finde ich auch wichtig und interessant. Und sie vergleicht dann immer Bedeutung bei Klaus Holzkamp und Diskurs bei Foucault. Wie hängt es miteinander zusammen? Sie spricht auch von Sollbruchstellen und also von daher ist es nicht so, dass bei den subjektwissenschaftlichen Ansätzen dann der Foucault nicht vorkommt, sondern einfach nur abgelehnt wird und man dann schnell zum Klaus Holzkamp kommt. Ja, man versucht schon, das mal genauer zu analysieren. Und dabei merkt man auch, dass diese Diskursgeschichte, so wie die Sprache auch beim Holzkamp unterentwickelt ist. Es gab auch Auseinandersetzungen in der kritischen Psychologie zwischen dem sogenannten PIT-Projekt und der kritischen Psychologie. Ziemlich heftig geführt oder so. Projekt Ideologietheorie, PIT, wo dann die Haugs eine Rolle gespielt haben und so. Und da war dann Holzkamp und die Ute Osterkamp war gar nicht, Holzkamp-Osterkamp war gar nicht einverstanden zu der damaligen Zeit und so. Es gab also Auseinandersetzungen, wir wurden dann eher auf die PIT-Seite verfrachtet in diesem Diskurs, da haben wir uns dagegen gewehrt und so weiter. Also es gab schon auch Auseinandersetzungen und wir sehen eben auch bestimmte Leerstellen in der kritischen Psychologie und deswegen ist auch dieser Aufsatz Bedeutung und Diskurs wichtig. Wir verlassen aber damit nicht sozusagen den Boden des gesellschaftlich vermittelten Subjekts. Das ist eine wichtige Ergänzung, ja, muss man sagen. Ja. Es gibt eben verschiedene Arten von Ergänzung dabei, die wichtig sind. Da ich in diesem Buch ziemlich viel selbst geschrieben habe, wie man sieht, werde ich jetzt noch ein bisschen was darüber erzählen. Bevor wir dann, weil ich jetzt der Reihenfolge nach vorgehe, bevor wir dann immer stärker abheben auf Leute, die an dem Buch in vor allem im fünften Teil dann mitgearbeitet haben. Im fünften Kapitel. Also, was mir immer ein großes Problem war, ist das mit den Kategorien. Herr Holzkamp hat gesagt, die kritische Psychologie in der Grundlehrung, die entwickelt Kategorien. Kategorien sind nicht einzelwissenschaftliche Theorien, sondern die darf man auch nicht direkt auf die Realität drauflegen, sozusagen. Also man kann nicht sagen, du handelst restriktiv in diesem Moment oder so, weil das restriktiv ist eine Kategorie und kein Beschreibungsbegriff. Das dient nur dazu, sozusagen ein Denkmittel an der Hand zu haben in dieser Polarität mit verallgemeinert und restriktiv. Kategorien als Denkmittel, und ich habe mich gefragt, wo hat der Holzkamp den Begriff der Kategorien her? Dann habe ich gelesen, biografisch sozusagen, dass er in irgendeiner Krankheitssituation fast noch als Jugendlicher Kant gelesen hat, ziemlich viel. Und den Begriff hat er von Kant, den Begriff der Kategorie. Und allerdings, er verwendet ihn anders, ein bisschen anders. Kategorie bei Kant ist, sind sozusagen Anschauungsformen, mit denen wir die Realität strukturieren. Also, was weiß ich, oben, unten, rechts und links. Es ist für eine Grundkategorie bei Kant. Oder das Ursache-Wirkungsprinzip. Also, dass wir, wenn irgendwo was runterfällt, dass man sagt, wer war es oder was war schuld oder was war der Anlass oder die Ursache für etwas und so weiter. Das sind basale Kategorien, die wir sozusagen, die uns angeboren sind, durch die wir die Wirklichkeit hindurch überhaupt nur sehen können. Und diese Denkform hat Klaus Holzkamp übernommen, aber nicht in diesem so allgemeinen Sinn wie bei Kant, sondern er begreift eben Kategorien als Denkmittel. Und wir sehen die Realität durch ganz bestimmte Grundannahmen über Gesellschaft und Individuum und so weiter hindurch. Und bestimmte Sachen sehen wir nicht, weil wir dafür sozusagen nicht die richtigen Kategorien haben. Da war mir wichtig in diesem Zusammenhang, und das ist charakteristisch für die Tübinger Forschungsgruppe, gab auch Auseinandersetzungen, zum Teil auch mit Holzkamp oder so, aber er war eigentlich relativ liberal, im Unterschied zu manch anderen oder so, dass wir betonen, dass es nicht nur um gesellschaftliche Vermitteltheit geht, sondern es geht auch um die soziale Vermitteltheit. Also es gibt sozusagen nicht nur die Gesellschaft hier als Struktur und hier gibt es das Individuum und die treffen jetzt aufeinander in irgendeiner Art und Weise, sondern die treffen gar nicht aufeinander im Allgemeinen, sondern die treffen auf andere Menschen. Und die anderen Menschen, zu denen haben sie ein bestimmtes Verhältnis und dann arrangieren sich mit denen und so weiter, was ja auch hier der Fall ist. Wir sitzen sozusagen zusammen als eine ganz bestimmte soziale Organisation oder so in temporäre Gemeinschaft sozusagen hier. Und das ist uns ziemlich wichtig, die soziale Vermitteltheit. Zusätzlich, und natürlich ist nicht so, dass das Soziale nichts zu tun hat mit dem Gesellschaftlichen, sondern das Soziale ist wieder mit dem Gesellschaftlichen vermittelt. Unsere Sozialbeziehungen, was weiß ich, die Konkurrenz, die da herrscht in einer bestimmten Gruppe und so weiter, das hat natürlich was mit der Gesellschaft zu tun. Aber das, was sozial gemacht wird, geht nicht auf in der Gesellschaft. Und das ist beim Holzkamp halt nicht der Fall, sondern der Holzkamp hat sozusagen das Soziale einfach als Aspekt der Gesellschaft betrachtet. Wenn man nachguckt, was weiß ich, zum Beispiel habe ich jetzt nachgeguckt, mit der Vereinzelung, was wir vorher diskutiert haben, jemand geht da auf eine einsame Insel oder so, die Vereinzelung, also das gibt es in der Grundlegung einen Abschnitt dazu sozusagen, dass man sich praktisch nur vereinzeln kann, wenn ein gesellschaftlicher Hintergrund vorhanden ist. Und also die Robinson-Geschichte sozusagen, als wäre da gar keine Gesellschaft, die gibt es gar nicht, sondern er kann sich ja nur als gesellschaftliches Wesen, kann er sich vereinzeln. Und also von daher, das ist wichtig, aber es gibt eben soziale Kategorien. Also Sie, wir machen sehr viel Migrationsforschung und so weiter. Da geht es nicht nur um die gesellschaftlichen Prozesse, in die Migranten eingebunden sind, sondern was sie selbst, wenn man sich sozusagen an die Subjekte wendet, dann trifft man ganz selten auf einfach nur Individuen. So, man kriegt immer einen Bezug zu einer bestimmten sozialen Gemeinschaft und die versucht sich auch selbst zu entwickeln in einer autonomen Form sozusagen, versucht sie und entwickelt damit auch Eigenheiten, einen eigenen Art sozialen Habitus und so weiter. Und das ist, vor allem wenn man Jugendforschung macht, daran ist unser Anliegen entstanden, stellt man fest, also die ganzen Jugendkulturen und so weiter, das einfach nur auf die Gesellschaftsseite zu schieben, geht nicht. Und das nur auf die Subjektseite zu schieben, geht auch nicht. Also dazwischen ist noch was. Ja. Wie würdest du das zusammendenken, dieses soziale Unmittelteil und bei Holzkamp die Möglichkeitsräume? Also wie würdest du das voneinander abgrenzen oder zusammendenken? Der Holzkamp denkt die Möglichkeitsräume als gesellschaftliche Angebote. Ja, aber er spricht auch von typischen Möglichkeitsräumen. Also, ja. Da habe ich immer so, ja. Was du möglicherweise ja. Der sozialen Unmittelteil verstehst. Ja, das Gleiche ist es nicht oder so, weil es ist damit nicht thematisiert. Man kann sich es hinzudenken und das Hinzudenken, um das geht's. Also ich stelle das sozusagen nicht in Frage, die Gesellschaft Vermitteltheit, sondern ich differenziere das aus. Und ich sage, man kann nicht einfach das Soziale dem Gesellschaftlichen zuschlagen und nicht mehr darüber reden. Sozusagen, er geht ein bisschen davon aus, durch seine historische Analyse, phylogenetische Analyse geht er davon aus, dass Affen bilden Gemeinschaften, Menschen bilden aber Gesellschaft. Aber dass Menschen auch Gemeinschaften bilden und Gesellschaft oder so, das kommt da halt nicht vor. Sondern eher die Gemeinschaft wird durch Gesellschaft ersetzt. Das ist... Etwas. Das ist ein bisschen fragwürdig. Und das kommt halt auch aus der Psychologie, deswegen habe ich gesagt, wir machen mehr so transdisziplinäre oder so. Die Psychologen denken natürlich sehr stark immer ans Individuum, weil es in der Therapie ihnen gegenüber sitzt oder so, oder sie mit ihnen umgehen in irgendeiner Form. Und dann denkt man, und dieses Individuum, wie ist das vermittelt mit der Gesellschaft und so, und das Soziale fällt damit leicht raus. Und wir interessieren uns sehr stark für diese soziale Komponente. Und das ist, und da war wieder der Vygotsky unheimlich wichtig, weil die Abgrenzung vom Holzkamp gegenüber dem Freud ist sehr stark, aber nicht in dem Punkt, der für Freud charakteristisch ist, nämlich, dass das Soziale aus dem Individuellen raus entsteht. Also sozusagen, wir wachsen in die Gesellschaft rein und dadurch werden wir sozial geformt und langsam wird aus diesem egoistischen Baby, wird sozusagen dann langsam aber sicher ein sozialer Mensch. Und das Soziale formt nachher. Wie? Der dann auch das Soziale formt. Der das Soziale wiederum formt. Erst aber sozusagen, also auch der Piaget hat ja auch in der kritischen Psychologie eine große Rolle gespielt. Da ist es auch so beim Piaget wie beim Freud, und er hat es vom Freud, der Piaget, nämlich dass die Menschen auf Dauer erst in ihrer Entwicklung zu sozialen Menschen werden und damit auch letztlich gemacht werden zu sozialen Menschen. Und damit ist das Gesellschaftliche auch in Form von stummen Zwang und so weiter, und auch das Soziale. Die Menschen werden sozialisiert und so weiter. Und das ist, und da wie Gott gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen und er wird zu einem Individuellen umgedreht. gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Vygotsky und Piaget, wo der Vygotsky das in Frage stellt. Und das hat uns sehr eingeleuchtet. Und die neueren Säuglingsuntersuchungen zeigen auch immer eindeutiger sozusagen, dass der Säugling von Anfang an ein soziales Wesen ist. Und dann erst langsam, aber sicher sozusagen dann eine bestimmte Form von Individualität, die ihm auch nahegelegt wird dann. Also die Sozialisation heißt, jemand zum Individuum machen und nicht umgedreht zum sozialen Menschen machen. Also das war für uns ziemlich wichtig. Man kann sich vorstellen, also vielleicht ist es auch, deswegen stelle ich das Buch ja auch vor, dass man sieht, es gibt nicht nur die Berliner kritische Psychologie, es gibt auch noch an anderen Orten kritische Psychologie und es gibt kleine Fortentwicklungen sozusagen an verschiedenen Orten. Ich würde es als Fortentwicklung bezeichnen und nicht als Abweichung oder völlig anderer Ansatz oder so. Also so viel zu diesen Kategorien und ich würde sagen, das Soziale ist eine Kategorie. Das war diese Auseinandersetzung mit Kategorien und dann gibt es die Auseinandersetzung, nicht Auseinandersetzung, sondern dann gibt es die Versuche, eigene einzelwissenschaftliche Theorien zu entwickeln. Und die sind ziemlich spärlich, würde ich mal sagen, in der kritischen Psychologie. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Die Theorien entstehen aus meiner Sicht dann eher aus der Praxis, aus der Forschungspraxis vor allem. Und ein wichtiger Theoriezweig ist für mich diese Orientierung. Ist in der kritischen Psychologie ist Orientierung zwar ein Charakteristikum des Psychischen, also lebe psychisch, oder das Psychische ist signalvermittelte Aktivität beim Holzkamp in seiner ursprünglichen elementaren Form. Und diese Signalvermitteltheit heißt, ich muss gucken, wo sind die Signale, die mir zeigen, wo das ist, was ich zum Überleben brauche. Also die Signale müssen wahrgenommen werden, dafür haben sich ja Augen und sonst was entwickelt, also Sinnesorgane und so weiter, und zu meiner Orientierung. Und bei Menschen ist es dann nochmal was anderes, weil der muss sich sozusagen in der Gesellschaft orientieren. Und wir haben den Begriff der Orientierung einfach notwendig gebraucht in der Jugendforschung, weil es eben sehr häufig so ist, dass junge Menschen von sich selber sogar sagen, ich bin desorientiert, ich weiß nicht mehr weiter, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht, was los ist und so weiter. Und das heißt, und dann merkt man, dass dann so eine Orientierungstätigkeit beginnt und so. Und deswegen haben wir dann so eine Orientierungstheorie entwickelt mit drei Komponenten und so weiter. Und das ist in dem Buch dann drinnen. Also es ist eine Theorie und der Klaus Holzkamp hat eine Lerntheorie entwickelt und die stelle ich nur kurz dar in dem Buch, der Lernbegriff von Klaus Holzkamp auf 6 Seiten oder irgend sowas und versuche den aber doch ein bisschen auszuweiten, den Lernbegriff, also auch hier nicht einfach Holzkamp referieren oder so, sondern gucken, wie muss man das in einem weiteren Sinn vielleicht verstehen? Er macht es sehr einfach beim Lernen, indem er sagt, man braucht immer einen Lernanlass sozusagen oder warum lerne ich überhaupt oder so. Ja, ich lerne, weil ich mit meinem Handeln nicht weiterkomme. Also ich versuche die Flasche aufzumachen und sie geht nicht auf oder so und dann gucke ich mir die Flasche genauer an und sage, was ist denn das für Verschluss und so weiter. Und das ist Orientierungstätigkeit und Lerntätigkeit gleichzeitig. Also ich lerne dabei, wie eine moderne Flasche funktioniert zum Beispiel. Und es ist Holzkamp. Also Tür geht nicht auf, ich trete zurück und dann beginnt der Lernprozess. Und es stimmt, das ist sehr wichtig und das ist der Lernanlass und so weiter, aber wir lernen nicht nur so, sondern wir lernen auf Vorrat. Also wir wissen schon, dass wir Schwierigkeiten haben werden in 2 Jahren, wenn wir das machen wollen und so weiter. Also, was weiß ich, man möchte ins Ausland gehen, also muss man die Sprache lernen. Das weiß man vorher sozusagen im Allgemeinen. Und dann macht man einen Sprachkurs. Und der Sprachkurs ist nicht deswegen, weil ich aktuell gerade mit meinem Handel nicht weiterkomme, sondern weil ich in Zukunft mit dem Handeln nicht weiterkommen würde ohne diese Sprache. Und deswegen ist es das Gleiche, was der Holzkamp auch meint, nur ausgeweitet, also sein Konzept ein bisschen ausgeweitet. Und damit kommen wir auch leichter über die Schule hinaus. Und das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, hier wird der Lernbegriff von Klaus Holzkamp dargestellt und nur verallgemeinert. Vielleicht eine kurze Ergänzung dazu. Ich denke, das, was bei Holzkamp, der hat ja ein eigenes Lernbuch geschrieben. Das ist, ich weiß nicht, 93, glaube ich, rausgekommen. Und da sind Lernanlass, wie du schon sagst, das ist sozusagen ein zentraler Begriff, und die Lerndifferenz, also die Erfahrung, dass man eine Differenzerfahrung macht, dass eine bestimmte Anforderung besteht und man dieser Anforderung nicht gerecht werden kann. So, und deswegen dieses ein Lernanlass ist, um zu lernen. So, und dann denke ich, was mit entscheidend ist bei in der Holzkampfschen Lerntheorie, ist die Differenz zwischen defensivem Lernen und expansivem Lernen. Nicht, also defensives Lernen, da wird sozusagen nach Befehl und Gehorsam gelernt, das, was gelernt werden soll. Und bei expansivem Lernen ist, man greift die Probleme auch eigenständig auf, erweitert sie und so weiter. Also lernt expansiv, sozusagen kompetenzerweiternd, wissenserweiternd und so weiter. Und das, denke ich, das sind wesentliche Unterscheidungen, die auch eine Rolle spielen, zum Beispiel im schulischen Unterricht oder so. Wo, wenn unterrichtet wird, wird sozusagen defensiv gelernt. Es wird gelernt, was vorgetragen wird, und das wird hinterher nach Tests und so weiter reproduziert. Wenn man projektorientierten Unterricht macht, kann expansiv gelernt werden. Nicht, weil die Schüler, Schülerinnen dann über die konkrete Aufgabenstellung durchaus hinausgehen können, sich weiteres Wissen aneignen können und so weiter. Nur das als kurze Ergänzung. Ja, eine ganze Reihe von so, auch wieder eben mehr so Polaritäten sozusagen dann, polare Begriffe entwickelt zur Analyse von Lernprozessen, also auch definitives und affinitives Lernen und so weiter, ist wichtig, sehr wichtig. Also das ist aber dann, das sind keine Kategorien wie in der Grundlehrung oder so, sondern das sind einzelwissenschaftliche Theorien zur Analyse von Lernverhältnissen. Das ging mir zum Lernbegriff, ne? Hier. Ja, genau. Das. So. Ja. Dann kommt noch mal ein Kapitel dazu, wo die Lucy Billmann die Autorin ist: Lebensführung im Spannungsfeld Gesellschaft-Subjekt, das Lebensführungskonzept der Tübinger Forschungsgruppe. Es gibt ja den Ansatz von Klaus Holzkamp, Lebensführung, und das war, da sind wir sehr froh, dass er das noch gemacht hat, weil waren seine letzten Publikationen, bevor er gestorben ist, 96. Und von daher ist es, glaube ich, schon interessant, sich mit dem Lebensführungskonzept auseinanderzusetzen. Und auch da gilt wieder, dass wir das etwas allgemeiner gestaltet haben. Wir gehen jetzt folgendermaßen vor, weil das sind alles Sachen, die entweder, entweder sowieso noch behandelt wird, hier, heute nach der Mittagspause Praxis, Forschung und Evaluation. Da spielt dann auch die Partizipation eine Rolle, die Ines Langemeier ist nicht da. Ist jetzt gerade Professorin geworden da in Karlsruhe und hat über Kompetenztheorie was geschrieben, auch eine kritische Psychologin. Peter Faulstich war dann bei den methodischen Konsequenzen für die Forschung, da kommt nochmal das Lernen mit rein. Dann bei Christine Baldauf-Bergmann, Lernen im Lebenszusammenhang. Also es gibt nicht nur einen kurzen Aufsatz in dem Handbuch zum Lernen von Klaus Holzkamp oder so, sondern es gibt auch einen längeren Aufsatz zur Lernforschung und damit auch nochmal zum Lernen und zum Lernen im Lebenszusammenhang, also deutlich über die Schule hinaus, in der Praxis sozusagen von der Christine Baldauf-Bergmann. Und dann sieht man sozusagen von Martin Allesbach etwas, was für den Betrieb wichtig ist, Jugendforschung von uns. Und damit sind wir beim fünften Kapitel. Und da sind einige Leute da. Nicht da ist der Martin Allesbach und der Samuel Huber mit dem Heiner Gutbrot. Also der Joachim Ludwig ist nicht da, ja. Der Gerhard Zimmer sitzt neben mir. Der Thomas Riem ist auch nicht da. Christine Baldauf-Bergmann auch nicht. Also von daher, aber man sieht, das Spektrum ist ziemlich groß. Psychotherapie, Streetwork, die Grete Erkmann ist da. Und ich denke, es wäre ganz gut, wenn die, die da sind, was sagen könnten zu dem, was sie da gemacht haben. Was da vielleicht die Schwierigkeit war und was aber die Herausforderung war und sowas. Kann ich gerne machen, nur antwortet der Zeit, ich muss wirklich um 12 los. Ja, dann würde ich sagen, wäre es schön, wenn du anfangen könntest. Genau, vielleicht ja, einfach mal kurz nochmal so zu meiner Person. Also ich selber arbeite einfach seit 3 Jahren in der mobilen Jugendarbeit hier in Berlin. Habe hier aber auch an der FG studiert, also bin sozusagen von Haus aus Psychologin oder wie auch immer, und habe ich mich viel mit kritischer Psychologie beschäftigt. Genau, und habe dann aber, ja, wollte danach irgendwie auch so, das ist ein bisschen so die Idee im Kopf, ich möchte so nah irgendwie an die Jugendlichen ran wie möglich, also nicht in irgendeinem, also dass ich sozusagen mich mit Jugendlichen beschäftigen will, überhaupt. Und fand dann irgendwie halt den Ansatz sehr spannend, Jugendliche da aufzusuchen, wo sie sich dann aufhalten. Also und gleichzeitig eben nicht in einem Setting, die kommen zu mir in die Beratungsstelle, sondern sozusagen ich gehe dahin. Dieser aufsuchende Ansatz. Und ja, dann natürlich irgendwie dann auch im Zuge dieses Buches viel darüber nachgedacht, was mache ich denn eigentlich anders oder was machen wir denn da eigentlich und wie kann ich darüber schreiben, was da passiert auf der Straße. Und was ich da tue, was die Jugendlichen tun, was wir gemeinsam tun, auf Grundlage welcher Bedeutung und warum sind wir überhaupt da, wo wir sind. So, und warum treffen wir da aufeinander? So, und dann war es irgendwie, ich musste mir da auch kurz mal zu Hilfe eilen, so weil ich irgendwann ganz verloren war in Praxisforschungsansätzen, so, die ich ja auch, also ich bin auch in dieser AG Berufspraxis, unter anderem auch die Praxisstrang hier organisiert hat. Und wir machen eben viel Einzelfallberatung. So. Und dann hatte ich irgendwie so in meinem Kopf, okay, ich muss irgendwie Einzelfälle, aber eigentlich sind es nicht Einzelfälle, die ich treffe auf der Straße. Und es ist auch kein klares Setting, es ist kein, auch nicht ganz klar der Auftrag. Also es ist nicht irgendwie, bring den und den Jugendlichen, der muss da und dahin zum Jobcenter oder auch relativ wenig Kontrolle, direkte Kontrolle darüber. Also es ist nicht so, dass irgendjemand mir sagt, mit dem Jugendlichen musst du das machen, sondern wir gehen hin und schauen eben, was haben die Jugendlichen und versuchen irgendwie sie dabei zu unterstützen, im weitesten Sinne mit ihrem Leben besser klarzukommen oder in allen Lebenslagen die Hilfe zu eilen. Dabei ist es halt eben auch immer eine eigene Entscheidung, welchen Jugendlichen biete ich irgendwie eine Einzelfallbegleitung an, was kann ich gerade noch so, was gibt es gerade, es gibt auf der Straße gutes und schlechtes Wetter, es ist manchmal die Hölle los, manchmal treffen wir gar keinen, es gibt Winter und Sommer, es gibt Themen im Sozialraum, die so immer wieder dann eine große Rolle spielen und alle Jugendlichen beschäftigen, uns mit beschäftigen. Und genau, und habe sozusagen und wollte halt gleichzeitig aber auch nicht nur über die gesellschaftliche Ebene schreiben, sondern auch die Jugendlichen irgendwie, dass die da auftauchen. Also man ist ja auch immer schnell so, dass man so anfängt, okay, was gibt es so für Diskurse um Streetwork, und was gibt es so für Veröffentlichungen, und dann ist man immer ganz schnell weg von dem, was ich eigentlich da so mache oder wo die Jugendlichen sind. Und fand das halt total schwierig. Also gerade in dieser Vermittelteil zwischen Gesellschaft und Individuum, wenn man so will, das, was wir vorhin schon hatten, da irgendwie was auf eine Art zu schreiben, so dass wohl die gesellschaftlichen Bezüge irgendwie da eine Rolle spielen oder auch anders ausgedrückt die Bedeutung auf Grundlage derer wir handeln so und gleichzeitig die Jugendlichen. Ja, und habe dann letztendlich ausgehend vom Streetwork-Protokoll, also auch von unten hoch, angefangen, so ein bisschen immer eine Ebene höher zu gehen und zum Auftrag, den wir haben, oder diesem Grundwiderspruch, dass darüber, wo wir arbeiten, sind es sehr wohl gesellschaftliche Diskurse, die da entscheiden, also sehr wohl auch viel dieser Diskurs nach Ordnung und Sicherheit. Also dass sozusagen schnell Streetwork das Mittel der Wahl ist, wenn es irgendwo brennt, wenn es soziale Brennpunkte gibt. Und gleichzeitig über das Kinder-Jugendhilfegesetz wir eigentlich den Auftrag haben, also auch für alle Jugendlichen ein Angebot zu machen und sie zu unterstützen. So. Oder dieser Unterstützungs- und Integrationsauftrag, wie er da genannt ist. Und das ist halt so ein, und gleichzeitig aber einem gerne und dauernd auch von sämtlichen, sei es das Gespräch im Bäcker, im Sozialraum oder von den anderen Jugendeinrichtungen oder vom Bürgermeister oder wer auch immer so kommt, der eigentlich gerne will, dass wir da Ordnung schaffen. So. Und es ist halt immer wieder so, das auseinander zu klamüsern oder auch Anwohner. Also es ist sozusagen so dieser Wunsch da Ordnung und Sicherheit, dass in den Sozialräumen so, dass der da herrscht und das oft auch so eine Vermischung oder immer wieder eine Abgrenzung, so wir sind keine Zivilpolizisten, wir sind Streetworker. Und das Ganze ist auch so ein bisschen, dass das so unter einem, also ja, oft so eine ordnungspolitische Vereinnahmung der mobilen Jugendarbeit, wenn ich es mal so sage. So. Genau, das habe ich so ein bisschen versucht nachzuzeichnen. Bis ich dann irgendwann zu Holzkamp gekommen bin und dann mich eigentlich er sich in seinem Artikel auch Jugend ohne Orientierung damit beschäftigt hat, woher dieser Jugendhass, wie er in England eigentlich kommt. Also dieses, dass Jugendliche auf der Straße per se irgendwie da weg sollen, eine Gefahr darstellen. Straße ist irgendwie gefährlich, Jugendliche auf der Straße sind gefährlich. Und irgendwie geht es halt irgendwie immer um Kontrolle, also um das irgendwie einzudämmen, wir sollen da sein, sondern kontrollieren, dass da nicht irgendwelche schaurigen Geschichten passieren. Und gleichzeitig ist es auch gut, dass wir da sind und die Jugendlichen unterstützen. Also das ist ja auch widersprüchlich. Also sie freuen sich sehr, wenn wir kommen, aber weil sie eben halt auch alleine sind. Aber gleichzeitig jetzt nicht nur um. Also das ist sozusagen das, worin wir uns die ganze Zeit bewegen. So, wer will was und was tun wir und was wollen wir Jugendlichen? Wobei ich ganz interessant fand, dass in der ersten Fassung, die du gemacht hast, stand dann das Institutionelle im Mittelpunkt. Ja. Und da habe ich dann so reagiert, ja, und wo bleibt die Subjektwissenschaft? So heißt das Buch. Und dann war erstmal, ja, wie soll ich über die Jugendlichen reden? Und dann aber auch sehr stark das Bedürfnis, mal die eigene Situation zu klären. Da. Und das ist jetzt das, was du gerade gesagt hast, wie man in diesem Zwiespalt drinnen steckt, da zwischen Kontrolle und Unterstützung und wie man damit umgeht und was das für einen selber bedeutet und so weiter. Und von daher finde ich es interessant. Also ich habe auch im Verbandsschreiben sehr viel gelernt. Und das ist, also das ist einfach sehr, ich war genau in diesem Theorie-Praxis, auch kritische Psychologie-Praxis sozusagen, aber auch irgendwie in diesem Grundwidersprüchen zu empfangen, wo schreibe ich was, wie und. Also über Praxis zu schreiben, das hat sich herausgestellt, das ist gar nicht einfach. Nein. Also für kritische Psychologen vor allem ist es nicht einfach. Weil wir sind es gewohnt, sozusagen gleich auf einer theoretischen Ebene zu. Genau. Und ich habe ja natürlich vorher nochmal alles Mögliche so ein bisschen durchgeschaut, wie schreiben Leute über Praxis. Und da habe ich auch gemerkt, was gern passiert, ist halt, dass man sich an Konzepte mit Konzepten beschäftigt. So dass ganz schnell die Auseinandersetzung, sei es jetzt in der systemischen Therapie oder so, auseinandergesetzt und die Diskussion wieder geführt werden. Da ist man aber gar nicht, also auch schon wieder nicht mehr bei den Individuen oder der wirklichen Tätigkeit, sondern beschäftigt sich sozusagen damit, nimmt es auseinander, erörtert, was ich erstmal überhaupt nicht wollte und aber auch, ist auch gerade in meinem Arbeitsfeld gar nicht so richtig, also es gibt ja nicht die Therapiestunde und die das Setting von oder das Manual, so und so sollen wir vorgehen, so, das passiert dann auch oft, dass man sich irgendwie so mit den Manualen halt auseinandersetzt. Oder halt mit einzelnen Therapie-Settings, so in der, also jetzt in der gerade in der Therapie. Das alles hat irgendwie für mich nicht, also ging nicht. So, es wäre dem Ganzen, was da passiert, eben nicht gerecht geworden. So. Ob es jetzt so gerechnet wird, das müsst ihr jetzt beurteilen, wenn ihr es lest, aber zumindest so, dass ich irgendwie jetzt damit leben konnte, so wie ich es jetzt geschrieben habe. Mhm. Also. Machen wir mit der Ulrike Eichinger weiter, weil wir schon bei der Sozialarbeit sind. Ja, kann ich ja. Okay. Weil ich eine große Freundin von Pausen bin und so eine Veranstaltung versuchen, sehr kurz zu fassen. Ulrike Eichinger mit dem Haus der Sozialarbeiter bin und seit der Sozialarbeitsstudie immer auch psychologische Grundlagen befassen, mich in der Frage auseinandergesetzt, wie man in der sozialen Arbeit nutzbar machen kann. Und bisher war eigentlich meine Blickrichtung gewesen, was gibt es in der kritischen Psychologie an Fundus, an Denkmittel, die mir helfen, sozialarbeiterische Praxis irgendwie beleuchten zu können. Und mit der Anfrage von euch habe ich gemerkt, wie sich mein Blick irgendwie verändern, sondern eher, was wird denn in der sozialen Arbeit tatsächlich damit gemacht und was mich tatsächlich auch mal angeregt hat, da einfach auch mal zu gucken und war sehr überrascht, dass obwohl ich mich seit 15 Jahren mit sozialer Arbeit und kritischer Psychologie beschäftige, dass es unglaublich viele Ansätze gibt in der sozialen Arbeit, die sich auf Holzkamp beziehen, beziehungsweise auf Arbeit mit kritischer Psychologie. Und das war quasi so der erste Teil des Beitrags, dass ich versucht habe, so steinbruchartig diese unterschiedlichsten quasi Wissen, also in der Praxiswissenschaft zu schauen, wie wird eigentlich von wem wo Bezug genommen, um im Prinzip einfach nur so eine Bandbreite irgendwie aufzuzeigen. Mehr ging als dieses Erfüllte, fand ich überhaupt nicht, zumal mir quasi ständig irgendwie immer wieder was Neues quasi über die Füße gefallen ist. Mhm. Und fand aber einfach diese Bandbreite beeindruckend, vor allen Dingen auch deswegen, weil mir auffiel, dass es sehr unterschiedliche Lesarten der Kategorien von Holzkamp gibt und also gerade was den Subjektbegriff anbetrifft, was den Handlungsfähigkeitsbegriff anbetrifft und wo ich überhaupt nicht mehr dazu kam, in dem Artikel mich damit auseinanderzusetzen, aber wo ich gesehen habe, das ist eine riesen Baustelle im Praxisfeld der sozialen Arbeit, wo man tatsächlich irgendwie hinschauen muss. Also daher finde ich auch sehr erkenntnisreich, da kann ich mich der Grete gut anschließen. Im zweiten Teil des Beitrags habe ich dann geguckt, was wird in der Berufspraxis in der sozialen Arbeit irgendwie auch aufgegriffen, wo ich mir auch klar wurde, also diese ganzen Ansätze nutzen von aus der studentischen Projektpraxisforschung und all diese Sachen, die der Selbstklärung dienen. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ja, also weil ich nicht in der Berufspraxis bin, ich kann aber im Prinzip feststellen, es gibt ein großes Arsenal in der kritischen Psychologie, um quasi Selbstklärungen in den eigenen Praxiszusammenhängen zu betreiben. Und das ist, denke ich, genauso gut auch für die Praxisanalyse der Selbstklärung der sozialen Arbeit geeignet. Das habe ich einfach nur jetzt im Rahmen von Praxisbegleitveranstaltungen quasi selber ausprobiert, aber inwieweit es auch für andere irgendwie eine sinnvolle Sache ist, das muss halt jeder nicht immer für sich wissen, aber vom Potenzial her ist es auf jeden Fall eine Linie. Mhm. Die andere ist es, es war meine eben auch so ein bisschen die Fronten zu wechseln aus der Sozialarbeitspraxis, aus eben, wo Selbstklärung für mich gescheitert war mit dem Instrumentarium der kritischen Psychologie, die Fronten zu wechseln und auf die Forscherinnenseite zu gehen und dann quasi mit dem Instrumentarium im Prinzip subjektwissenschaftliche Praxisforschung zu betreiben. Und da habe ich das auch so ein bisschen versucht zu erläutern, wie ich das gemacht habe und dann auch irgendwie mich so viele Leute aufstellen noch sehe. Also so fand ich einen Riesenauftrag, weil echt die soziale Arbeit ist ein wahnsinnig großes Feld, die sich als Wissenschaftler irgendwie auch am Etablieren ist und also es war ein Aufschlag, würde ich sagen. Also der hoffentlich irgendwie andere anregt, da irgendwie mitzuarbeiten. Das ist, glaube ich, so meine große Intention. Okay. Ich hätte gemerkt, ich schaff's jetzt nicht irgendwie, wenn ich so ein komm Leute, mach mit und ja. Ob ich dazu liegen kann oder auch. Ja, interessant ist dabei, sozusagen, die eine schreibt über die, bei dir sieht man, bei der Grete sieht man, wie die Schwierigkeiten über Praxis zu schreiben auf der Basis von einem theoretischen Konzept. Und du hast sozusagen noch eine größere Aufgabe übernommen, nämlich einen ganzen Praxisbereich mal zu befragen, was machen die eigentlich wie und was spielt da die kritische Psychologie für Rolle. Und dass da so relativ viel in der Sozialpädagogik über kritische Psychologie geredet wird oder so, das hat auch was damit zu tun, dass die kritische Psychologie ja in der Psychologie gar nicht mehr gibt. Ja, in dem Fach Psychologie gibt es keinen Lehrstuhlvertreter für kritische Psychologie oder auch keinen Assistenten oder so. Ja, nur den APL, den APL-Prof. Den, ja, genau. Also es gibt noch, es gibt noch ein paar, aber ich habe jetzt schon in die Zukunft gedacht sozusagen. Wir sind, so wie ich, auch älter. Und, aber ich arbeite jetzt in der Pädagogik und in der Psychologie sind es nur noch ein paar. Das, aber es hat sich sozusagen, erstens gibt es international ganz viel und es gibt dann auch in anderen Fächern viel. Also bis hin zu Sprachwissenschaften und so weiter gibt es auch Leute, die in der kritischen Psychologie verortet sind. Ja, damit wir es nicht übertreiben, bitte ich jetzt dich noch, weil sonst ist, glaube ich, niemand da, der selbst über seinen eigenen Artikel sprechen könnte. Ja, ich will das auch ganz kurz machen, weil die Zeit eigentlich schon jetzt nicht zu Ende ist. Ich habe ja zwei Artikel geschrieben zur einmal Berufsbildung als subjektive Kompetenzentwicklung. Das hängt jetzt damit zusammen, weil ich Psychologie studiert habe, Psychologie bei Klaus Holzkamp promoviert habe und habilitiert habe bei ihm, aber dann einen Lehrstuhl für Berufs- und Betriebspädagogik hatte. Also ich bin sozusagen von der Psychologie zur Pädagogik gewandert und mich mit Arbeits- und Betriebspädagogik auseinandergesetzt. Und insofern ist sozusagen dieser Themenschwerpunkt hier oder mein Thema hier drin, die Auseinandersetzung mit den aktuellen Entwicklungen, den Kompetenzanforderungen, die durch die Automatisierung der Prozesse, die Informatisierung der Prozesse entsteht und damit entstehen sozusagen völlig neue Anforderungen an die Arbeitenden, an ihre subjektiven Kompetenzen und zugleich entstehen auch neue Möglichkeitsräume für die Arbeitenden, weil sie müssen sozusagen die Gesamtprozesse im Blick haben und es entstehen damit auch für sie Gestaltungsmöglichkeiten. Anders als das früher in den industriellen, taylorisierten, fordistischen Prozessen war, wo es sozusagen nach Sekunden und so weiter berechnet wurde und sie dann auf sozusagen ja, genau das abzuarbeiten hatten und gar keine Gestaltungsmöglichkeiten hatten. Und gleichzeitig, also damit entstehen Möglichkeiten, gleichzeitig ist natürlich wird von Seiten der Unternehmen und der Wirtschaft überlegt, wie kann ich diese Subjekte einbinden, so dass sie nicht über die Leinen springen, die wir da gezogen haben, weil die neuen Möglichkeiten, die es gibt, schaffen eben Gestaltungsmöglichkeiten. So, aber sie sollen nicht so springen, dass sie dass sozusagen das Unternehmen überschritten wird. So, und da gibt es eine lange Diskussion schon über die Kompetenzen, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz. Das stammt schon aus den 1964 von Hermann Richter, glaube ich, mir fehlt der Vorname, der in damaligen Bildungsreform das bereits eingeführt worden ist. Wenn heute über Kompetenzen diskutiert wird, dann wird das überhaupt gar nicht mehr realisiert, dass der Begriff schon viel älter ist und in der damaligen Bildungsreformdebatte schon eine zentrale Rolle spielte. Und dann ist haben wir heute gleichzeitig von der EU-Seite her, wird ja mit der Lissabon-Agenda von 2000 über Employability gesprochen, also Beschäftigungsfähigkeit. Und die haben auch natürlich den Kompetenzbegriff mit drin. Und da geht es bei Employability, geht es darum, sozusagen die Arbeitskräfte so zu formen, dass sie genau das tun, was sie tun sollen da drin. Also sozusagen Formung. Und diese Vorstellung in der Lissabon-Agenda hat auch dazu geführt, dass der Bologna-Prozess in Gang gesetzt worden ist mit seiner Modularisierung. Weil die Modularisierung dient genau diesem Aspekt, ganz bestimmtes Thema, Punkt, so, dieses zu formen. Und man hat das in Großbritannien schon viel früher angefangen gehabt. Man hatte dort schon in den Anfang der 90er Jahre, hatte man 44.000 Module entwickelt, für die Beschäftigungsfähigkeit und so. Und das hat nach ungefähr 5 bis 10 Jahren ungefähr dazu geführt, dass das nicht mehr klappte, weil die Unternehmen wussten nicht mehr, was bedeutet das einzelne Modul denn. Und so, ich habe ein bisschen, war damit ein bisschen konfrontiert, weil ich auch beim Bundesinstitut für Berufsbildung und in der EU unterwegs war. Und so, das sind so eine Vorstellungen da drin, und man muss, denke ich, und das tue ich hier in dem Beitrag von mir, sozusagen zwar den Kompetenzbegriff aufgreifen, aber ihn weiterentwickeln in Richtung des ganzheitlichen Bildungsverständnisses. Also das heißt, die Entwicklung der Subjektivität des Subjekts, wo denn auch dazugehört, sozusagen, dass sie auch in der beruflichen Bildung über die ökonomischen Prozesse informiert werden, darüber was lernen und so weiter. Also das heißt sozusagen, und über die Gesellschaft, also Richtung berufliche Allgemeinbildung beispielsweise. Also das ist sozusagen der thematische Inhalt des Beitrages hier. Und dann habe ich noch einen zweiten Beitrag da drin geschrieben, mit dem ich mich auch schon viele Jahre befasse, auch deswegen, weil ich ein Bundesleitprojekt hatte, über 5 Jahre hinweg mit 12 Fachhochschulen im norddeutschen Raum und dort die Evaluation und didaktische Beratung und so weiter gemacht habe, und haben wir dann mit den Mitarbeitern zusammen, haben wir dann auch ein Handbuch gemacht, nämlich die Frage, war ja sozusagen das In-Thema vor ja, fast 10 Jahren, kann man sagen, kam das ja auf, E-Learning. Nicht? Da war so die Vorstellung, E-Learning, wenn das alles über einen Computer geht, braucht man die Lehrkräfte nicht mehr. Und so, man hatte also tatsächlich die Vorstellung, man kann die Lehrkräfte so langsam reduzieren, weil das geht ja alles über den PC, über das Programm, über die CBTs und die WBTs und so weiter. Und was man noch braucht, sind vielleicht ein paar Tutoren. Und so. Und das hatte damals die Auswirkungen auch, dass von der Pädagogenseite her es große Widerstände gab. Die haben dieses nicht realisieren wollen. So, andererseits ist es aber so, dass ja die Jugendlichen, die Nachwachsenden, ja mit dem Internet den Umgang haben und permanent, wenn man böse ist, sagt, datteln sie da auf ihrem iPhone. So, das heißt also, es gibt ja auch völlig neue Perspektiven, neue Möglichkeiten durch die Nutzung von E-Learning, was aber nicht den Präsenzunterricht ersetzt. Man hat auch eine Evaluationsstudie gemacht an allen deutschen oder vielen deutschen Universitäten, wo E-Learning eingeführt worden ist, und die Reaktion der Studierenden war, ja, das will ich, das nutze ich, aber das Seminar soll nicht ausfallen. Denn das Gespräch, die Diskussion brauche ich. So, und das heißt, was man entwickeln muss, ist sozusagen eine Kombination von beiden, eine Integration. Und da gibt es durchaus eben sehr viele neue Möglichkeiten, die auch sozusagen über eine reine Lehrveranstaltung hinausweisen, Nämlich man kann Richtung forschenden Lernens zum Beispiel die Konzepte entwickeln, die Curricula entwickeln. So, das steht jetzt wiederum, kann man sagen, im Gegensatz zu der Modularisierung. Nicht, weil dort soll wieder zack, zack, das gelernt werden. Und forschendes Lernen eröffnet neue Möglichkeiten, weil die Studierenden dann selbstständig bestimmte Themen bearbeiten können, auch über die Themen sprechen, die Ergebnisse produzieren, medial produzieren, zur Verfügung stellen, sie können kommentiert werden und so weiter. Und selbst der Lehrende kann daraus lernen. Also das heißt, auch die pädagogischen Verhältnisse, also das pädagogische Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden verändert sich. Nicht, es wird nicht mehr sozusagen der Lehrende ist der Prediger da vorne und die Lernenden nehmen es auf, nicht, sondern es gibt eine gemeinsame Auseinandersetzung, eine partizipative, kooperative Auseinandersetzung über Themen und so. Man kann damit durchaus zu neuen Ergebnissen kommen, was gleichzeitig wiederum durchaus den Unternehmen, also der Wirtschaft recht ist, muss man dabei auch gleichzeitig sagen, weil die nämlich daran interessiert sind, innovativ denkende Leute zu kriegen, selbstständig denkende Leute zu kriegen. So, insofern passt auch vielen Unternehmen die Bachelor-Master-Kiste nicht so. Nicht, wenn sie denn so konsequent durchgeführt wird, nicht, was nicht alle Professoren machen. Also insofern stecken da Möglichkeiten drin, eben in der Tat in Richtung die Subjektentwicklung, in Richtung Emanzipation voranzubringen und zu entwickeln, sind also neue Perspektiven und Chancen drin, anders als, sagen wir mal, in der Vergangenheit. Also das sind die beiden Artikel, die ich hier beigesteuert habe. Ja, wir haben dann die Kurve gerade bis Viertel nachgekriegt und schließen damit ganz schnell, damit es nicht die Pause flöten geht. Ja. Gut.